Ja, wie moderiert man sowas jetzt an? Ohne Musik, meinst du? Ohne Musik? Vielleicht können wir das über das Handy einspielen. Einer muss singen. Falls du das als Inspirationsquelle brauchst. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie hören eine Spezialfolge des Stammtisch-Podcasts. Sehr spezial. Aus dem Geheimtreffen der Skulls and Bones. Ja. Zum ersten Mal ohne unser langjährigen Alterspräsidenten Kai. Wir nennen das Skull. Das Skull Bones. Der Bone Skull. Aber wie ihr bereits gehört habt, ist sowohl der Wassel dabei. Hallo. Der Johannes auch. Ja, ich auch. Und mich kennt ihr ja bereits, so wie alle anderen auch. Ich bin der Jens. Um ehrlich zu sein, wir befinden uns hier sozusagen gerade in der Sommerpause. Sowohl als auch. Ja, der Sommer macht eine Pause. Und wir haben auch Sommerpause. Und nutzen diese Pause, um eine Sommerfolge aufzunehmen in Wassels Spezialwerkstatt. Sommerdomizil. Der sogenannte Stadel. Mhm. Bayerisch für Scheune, glaube ich, oder? Kann man so sagen, ja. Ja. Denke schon. Genau. Haben wir noch Themen? Ja. Ist das jetzt eigentlich eine Outdoor-Folge oder nicht? Ja, die Tür ist weit genug auf, dass das eine Outdoor-Folge ist. Und hier zieht auch der Wind. Man muss sagen, heute ist ja ein äußerst kalter Tag für einen August. Ja, es hat heute auch schon mal 14 Grad gehabt. Also. Ja, immerhin. Deswegen sitzen wir auch alle in unseren Winterjacken da. Und wir haben sogar noch einen Gastauftritt. Den kann man da wahrscheinlich nicht hören. Doch, den hat man schon gehört. Hat man ihn schon gehört? Ja, der Wassel hat ein Kind auf dem Schoß. Zumindest vorübergehend. Das Neueste im Bunde. Ah, da. Grüß dich. Ja, das ist gerade ein bisschen. Mhm. Guck. Wir könnten uns auch den Väter-Podcast schimpfen. Ja. Wir können uns heute mal über Väter-Themen unterhalten. Was sind denn Väter-Themen? Weil alle Väter da sind. Themen für Väter oder Themen unserer Väter? Sind die Themen unserer Väter auch unsere Themen? Noch? Nein. Sicherlich nicht. Das kann ich mal definitiv. Ich glaube auch, dass unsere Väter erstmal null homogen sind. Auch das ist wahrscheinlich sehr richtig. Mein Vater ist ja allein schon mindestens 20 Jahre älter als deiner wahrscheinlich schon. Also wenn er das ist, dann geht dein Vater auf die 90 zu. Achso, okay, dann doch nicht. Aber 15 würde ich mal schätzen. Ich habe ehrlich gesagt so gar keine Vorstellung gerade, wie alt dein Alter ist. 77. Ja, also 15. Dann ist er so 10 Jahre ungefähr älter als meiner. 15 als meiner. Mhm. Oh, hast du so einen jungen Vater, Jensemann. Da schau an. Wie alt ist der jetzt? Was ist für ein Jahr? 17? Dann ist der 64. Ja. Also so mal Daumen, ne? Ja, was sind denn Väterthemen? Väterthemen. Väterthemen. Also, was für mich jetzt, was für uns aktuell so ein Thema ist, was schon auch ein Väterthema ist, wie stelle ich es denn als normaler Arbeitnehmer an, 13 Wochen Schulferien oder Kindergartenferien oder wie auch immer im Jahr zu überbrücken? Ja, das ist sehr schwierig. Also uns stellt es vor ein, sag ich mal, mittleres Problem. Wir lösen das zum Beispiel insofern, dass wir jetzt hier sagen, okay, wir gehen jetzt hier an den Stadel her und stellen hier den Wohnwagen her und ich fahre aber von hier aus jeden Tag in die Arbeit und wir haben dann quasi hier so ein bisschen Urlaubsding, aber trotzdem geht es auch nur, weil die Elli aktuell halt nicht arbeitet. Mhm. Aber wenn beide Elternteile arbeiten, wie willst du denn das bewerkstelligen? Ja, bei uns ist es jetzt ähnlich. Wir müssen auch 6 Wochen überbrücken gerade für den Sommerferien. Und die Lisa war jetzt 2 Wochen zu Hause. Nächste Woche bin ich eine zu Hause. Dann fahren wir nochmal 2 Wochen weg und dann sind die Sommerferien rum. Aber dann ist der Jahresurlaub halt. Und der Jahresurlaub ist dann, sie arbeiten nur halbtags, der ist dann für sie auch wirklich rum. Und um da die Brücke zu schlagen, ich habe irgendwie aus meiner Kindheit das Gefühl, dass das bei meinen Eltern nie ein Problem dargestellt hat. Nee. Naja, also bei mir hat meine Mama nicht gearbeitet. Ja. Ah, gut. Meine Mutter war Lehrerin, die hatte das Problem dann nicht. Die war natürlich dann auch zu Hause. Aber wie kommst du denn auf die Idee, dass das 13 Wochen sind? Naja, es gibt ja dann noch die Sommerferien. 6 Wochen Sommerferien. Herbstferien, Pfingsten, Ostern, Weihnachten. Okay. Also es sind schon einige. Und du kannst ja, also solange die Kinder noch so klein sind, kannst du ja nicht sagen, oh ja, dann lasse ich die halt zu Hause. Die werden sich schon den ganzen Tag mit Fernsehen beschäftigen können. Oder? Ich meine, du kannst im Prinzip schon mal eine Woche zur Oma stecken irgendwo. Aber das schaffe ich nicht. Jetzt bei dir zum Beispiel, da müssen schon mal entweder deine Eltern runterkommen oder du musst halt irgendwie, ich weiß nicht, wie man das organisiert, dass die Kinder allein durch die halbe Republik da durchkommen. Ja, könnte man schon machen, ja. Ja, gehen tut schon alles. Also man kriegt das schon alles, glaube ich, organisiert. So. Und eigentlich gibt es ja dafür auch den Hort, der auch in den Ferien auf hat. Ja, aber den Platz musst du erstmal kriegen. Genau, das ist ja sozusagen wieder dieses klassische, der Sozialstaat hat sich selber abgebaut, ja, und guckt mal irgendwie, wie ihr damit klarkommt. Oder kommt halt auch einfach den Lebensrealitäten nicht hinterher. Aber lustigerweise hat ja die CDU, CSU haben das ja als Thema für sich entdeckt im Bundestagswahlkampf oder zumindest in ihrem Wahlprogramm. Schauen wir mal, wie groß da die Vorher-Nachher Divergenz ist. Ja. Aber wieso müsst ihr jetzt 6 Wochen, also wie lang sind denn die Schließzeiten von euren? Bei uns sind sie leider voneinander getrennt. Also erst hat die Krippe zu. Jetzt hat der Kindergarten zu und dann macht die Krippe zu. Ganz geschickt. Also insofern, eigentlich, wenn die beiden gleichzeitig zu hätten, wäre es gar kein Problem. Aber früher oder später, nämlich spätestens in 2 oder 3 Jahren, haben wir dann schulpflichtige Kinder, dann ändert sich da, also dann hat man auch schon dasselbe Problem. Insofern kann man sich jetzt schon mal ein bisschen darauf vorbereiten. Denn das bleibt ja. Ja. Da wird es ja eher noch schlimmer, weil die Schließzeiten der Schule ja eben durch die ganzen Ferien deutlich höher sind als bei der Krippe und beim Kindergarten. Die machen ja an Ostern nicht zu, sondern nur so ein paar Tage immer. Da ist ja immer noch jemand da. Nur im Sommer machen sie eben zu. Und dann Weihnachten. Ja. Ja, ich bin mir immer nicht sicher, ob das ein, keine Ahnung, familienfeindlich will ich jetzt das vielleicht noch nicht nennen, aber stell dich als Familie schon auch dahingehend vor ein Problem, dass wenn du es auch halbwegs irgendwie lösen willst, dass dann jetzt mal gemeinsam richtig Urlaub machen schon mal fast ein Schlüssel ausfällt. Also langfristig gesehen wissen wir noch nicht, wie wir das lösen. Ich meine, wie geht ihr das an oder wie macht ihr das? Ehrlich gesagt, wir haben uns da noch keine großen Gedanken drüber gemacht, ja. Also wir versuchen natürlich einen Hortplatz für die Große zu bekommen. Sprich eine Betreuung, wo wir sie auch in die Ferien betreuen lassen können. Und dann gibt es natürlich schon viele so Ferienangebote, ja, so Ferienbetreuungsangebote in der Stadt insbesondere. Also ist es jetzt nicht so, dass es da überhaupt keine Möglichkeit gibt, irgendwie die Kinder wegzupacken, ja. Aber du brauchst natürlich auch immer Kinder, die sowas mitmachen. Ja. Oder bei Freunden, ja. Also was bei uns ja zum Beispiel, bei uns allen so nicht so der Fall war, aber was in anderen Vereinen, denke ich, schon auch häufig ist, die haben halt gleich mal eine Woche Sommerzeltlager. Da hast du die Kinder dann auch eine Woche lang zumindest betreut, wo du jetzt selber nicht Urlaub nehmen musst. Ich habe heute erst mit einer Kollegin geredet, die hat jetzt eine Tochter, die kommt jetzt die ist schon auf dem Gymnasium. Ich glaube 7. oder 8. Klasse. Und die ist jetzt gerade für eine Woche in so einem Zeltlager mit Camp Deadly. Ja, genau, ja, tatsächlich. Camp David am Chiemsee, ja. Und die haben dort Englischkurse. Finde ich total freaky. Wie alt ist sie? Das Kind? 12, glaube ich. Okay. Ja, aber so schlecht finde ich sowas immer gar nicht. Wenn du da irgendwie das in einem spielerischen Umfeld lernst, glaube ohne dass der jetzt irgendwie, ich weiß ja nicht, inwiefern der jetzt hat, auch so Art Fortentwicklung. Schnitzen auf Englisch. Ja. Ja, aber weißt du, bis 12 ist ein langer Weg, wenn die schon mit 7 in die Schule gehen. Da weiß ich nicht, einen 7-Jährigen würde ich jetzt nicht, also vielleicht, nein, also das kannst du nicht einfach mal eine Woche irgendwo in irgendeinem Camp stecken. Aber ich stelle mir schon vor, dass es gibt welche, die können das vielleicht, also Kinder machen das mit, aber. Ja, aber ich glaube die wenigsten. Also ich stelle mir ehrlich gesagt vor, dass wir, also dass, wenn unsere Große alt genug ist, dass die auch mal eine Woche bei den Großeltern sein kann. Mhm. Also bei meinen Eltern in Westfalen. Die sind zum Glück noch jung, meine. Genau, die sind glücklicherweise noch jung. Das glaube ich nicht mehr antun. Und das ist übrigens auch ein guter Punkt. Wenn die über 80 sind, dann möchte ich die nicht noch eine Woche. Die meisten Leute. Die sind ja dann auch noch gar nicht Rentner. Die meisten Leute vergessen nämlich immer, wenn sie spät Kinder kriegen, dann werden sie auch spät Großeltern. Ja, ja. Oder sind noch richtig spät, wenn dann das zweite oder ein drittes Kind gar folgen soll. Mhm. Ja. Oder man hat sind immer nur schon um die 60, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Ja, gibt's auch. Ja, ja. Gut, das ist halt also sozusagen. Bei Herren ist das manchmal der Fall. Ja. Bei Frauen selten. Ich glaube, das ist dann aber egal, oder? Wenn sich dein Kind von dir entfremdet, ob du jetzt 60 oder 40 bist. Ja, ich gebe mir jetzt weniger um das Entfremden. Also bei mir ist eher das Problem, ich habe das Gefühl, je älter ich werde, umso sag jetzt mal, niedriger wird meine Reizschwelle. Was soll denn das heißen? Also ich glaube, dass ich, je älter ich werde, umso eher bin ich von Sachen genervt. Also wie ich glaube, dass ich das als jünger, ich bin mehr tolerieren kann gewisse Sachen, also wenn ich alt bin. Aber kommt nicht irgendwann wieder so eine Altersmilde? Ja, die Altersmilde, gut. Die kommt dann bei so mit 75. Ja, ja, wer weiß. Die kommt dann bei den Enkeln. Ja, aber ich denke mir manchmal, also im Moment sind wir halt in dem Alter, wir müssen alles gleichzeitig machen. Ja. Und wenn du erst mit 45 oder mit 50 ein Kind kriegst, da hast du vielleicht schon viel hinter dir und kannst halt sagen, jetzt konzentriere ich mich auf eine Sache. Aber ich kann ja jetzt im Moment müssen wir ja, wir müssen gut für die Kinder da sein, wir müssen für unsere Ehefrauen da sein und wir müssen arbeiten ordentlich, damit alle versorgt sind. Und wenn du dir erstmal 20 Jahre dich nur auf den Job konzentrierst oder dann so. Dann musst du auch nicht mehr für die Ehefrau da sein. Nee, weil die hat ja dann schon genug von dir. Und dann hast du, weiß ich nicht, so einen beruflichen Polster, weil du halt auch schon irgendwo gesettelt bist und ein bisschen den ein oder anderen Groschen auf der Bank, wenn du es nicht irgendwie schon verpulvert hast. Und dann kannst du sagen, jetzt kriege ich nur mein Kind, jetzt mache ich mal gemütlich mit allem anderen. Also ich glaube, was... Könnte ich mir vorstellen, ist auch nicht so schlecht. Durchaus sein wird, wenn du je später du Kinder kriegst, umso weniger hast du wahrscheinlich dieses Problem, dass du gleichzeitig selber was unternehmen willst, aber vielleicht mit dem Kind halt daheim bleiben sollst, musst, wie auch immer. Ja. Bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, man neigt bei sowas immer dazu, sozusagen die Zukunft falsch einzuschätzen. Ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass ich mit Mitte oder Anfang 50 es irgendwie erfüllender finde, keine Ahnung, einen Freitagabend bei meinem Säugling zu verbringen, als mit Mitte 30. Also ich glaube, also ja, heute kann ich mir das vorstellen, so, aber ich glaube, das ist so eine... So rum würde ich dir ja auch zustimmen. Aber ich glaube, dass du mit Mitte 30, dass du dir durchaus vielleicht irgendwie das Bedürfnis gehabt hast, irgendwie wegzugehen, was trinken zu gehen oder sonst was. Und dieses Bedürfnis hast du mit 50 nicht. Vielleicht glaubst nicht du mehr in diesem Maße. Ich glaube, bei dir wird das niemals aufhören, Marcel. Ach. Bei mir hat das schon lange aufgehört. Dieses Bedürfnis. Es ist auch weniger geworden. Also ich glaube, es muss ja auch wenig werden. Du kannst ja, sehr klar, dass du mit 60 nicht mehr so wie mit Mitte 20 unterwegs sein kannst. Mich würde es mal wieder interessieren. Ich glaube, wenn man jetzt in unserem Alter in so einen Club wie früher reingeht, ich glaube, da kommt man sich ganz schön bescheuert vor, weil einen jeder wahrscheinlich für einen Zivi-Bullen hält oder so. Wir könnten ja für sowas mal einen Wastel fragen. Den Mattes fragen, Entschuldigung. Aber treibt er sich wieder in solchen Etablissements rum? Ich weiß nicht, was der so macht, aber das ist ja für mich immer so ein ungelöstes Rätsel, was macht man eigentlich mit Mitte 30, wenn man Single ist? Ja, da gibt es bestimmt auch. Also abends so, weißt du, wenn man sozusagen da gibt's bestimmt allein so. Ist. Da kennt er sich vielleicht noch am ehesten aus, weil wir sind seit fast 20 Jahren mit unseren Ladies zusammen. Das stimmt allerdings, ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was ich jetzt irgendwie da draußen. Gut, also mit Ende 20, mit gerade mal 30, als ich unterwegs war in Bars, da war ich auch nicht mehr, eigentlich nicht mehr in Clubs unterwegs. Wenn du jetzt in normale Bars reingehst, da sind die meisten Leute dann auch eher in deinem Alter. Also du gehst ja dann auch in solche Läden, wo du dann so eher mittelalterliches Publikum findest. Aber ich meine, der Nachteil an Bars ist ja eigentlich immer, dass man sich unterhalten muss. Ja gut, aber das musst du ja sowieso. Aber Clubs nicht so. Wobei, die Lisa habe ich ja im Ding kennengelernt. Wie heißt das nochmal? Also ich glaube, wenn du Single bist und weg ist, ist es sowieso grundsätzlich durchaus ratsam, dich zu unterhalten. Ja. Also die Zeiten, darum kommst du ja nicht drum rum. Hast du mal Feuer und das war's dann? Ja, wobei, ich habe jetzt immer wieder erstaunt, ich schaue so gerne ja oft mal, im Internet stößt man ja über so diverse Memes und sonst irgendwas. Mhm. Und was auch sehr, sehr verbreitet ist, ist die lustigsten Tinder-Profile zu schicken, ey. Also im Internet zu kursieren zu lassen. Ja. Da weiß man immer nicht, was davon alles fake ist und was nicht. Aber da muss man schon sagen, wenn man sich das so anschaut, dann denke ich mir, dieses Tinder-Spiel, alter Schwede, das hat es deutlich einfacher gemacht als zu unserer Zeit. Du musstest nämlich wirklich irgendwo hingehen, musstest deinen Mut zusammennehmen und jemanden anreden. Und jetzt ist es nur noch ein Hin- und Her-Geswipe und dann geht's ganz klar, ganz schnell zur Sache, ficken ja oder nein. Und ja, das nach vielleicht ein paar, schon. Nach ein paar Aber Versuchen, das ist jetzt ein bisschen schade, dass der Kai nicht da ist, weil der hat ja seine aktuelle Partnerin als Tinder-Date kennengelernt. Ja, die getindert. Bist du sicher, dass die das so veröffentlicht wissen wollen? Das frage ich ihn einfach nachher. Ja. Okay. Dann, wenn er es hört, wird er es auch schon wissen. Ja. Das ist noch nicht so verheimlicht. Mama, wie hast du den Papa kennengelernt? Ach, das war so eine Sex-Dating-App. Da. Nee, nein, ich glaube auch, da gibt es natürlich auch, jetzt sagen wir mal so, in dieser Community unterschiedliche Nutzergruppen. Und je jünger die Gruppe ist, also der Kai gehört ja jetzt nicht zu den jüngeren Tinder-Nutzern, sondern eher zu den älteren. Ich glaube, die gehen da anders an die Sache ran als die jüngeren. Also ich meine, als wir Anfang 20 waren und irgendwo in eine Disco gegangen sind, war Primärziel natürlich irgendjemanden aufzureißen. Also jetzt so nicht immer. Aber naja, ich wollte eigentlich immer nur den DJ ausbooten, wenn er das erste Mal Backstreet Boys spielt. Gut, aber da warst du ja auch schon, aber mit Anfang 20 warst du schon seit 5 Jahren mit weißt der Punkt ist, dass du aber so ein, nennen wir es mal, ein singuläres Target hattest. Mhm. Du hast halt die eine ausgeschaut und die hast du dann halt angegraben. Ja. Aber wenn du jetzt, also so mindestens was ich so aus von diversen Leuten, die auch Tinder und Konsorten irgendwie nutzen, die daten sich halt dann, keine Ahnung, mit 3, 4 gleichzeitig. Ja, ja. Und das aber da gleichzeitig? Aber das ist da halt das ist, parallel zu nicht am gleichen. Aber das ist da auch normal und das finden auch alle in Ordnung. Ja, weil aber, da geht es primär, also da geht es nicht glaube, um eine wirkliche ich glaube, dass das zum einen, ich glaube, dass das die Beliebigkeit, sag jetzt mal, ein Stück weit fördert. Ja, und ich glaube, dass es wirklich der ernsthaften Partnerfindung nicht unbedingt zuträglich ist, weil du ständig kontinuierlich eigentlich Vergleichsmaterial hast. Und du also zum einen bist du kontinuierlich am Optimieren und zum anderen hast du auch kontinuierlich das Gefühl, aber es könnte ja, ich müsste einfach bloß noch zweimal nach rechts wischen, vielleicht ist da ja nochmal irgendwie was besser. Und du lässt dich... Vertrau dem Algorithmus, Mann. Ja. Ja, und das Schwierige ist, glaube ich, also für Menschen, die dann über so eine Plattform wirklich ernsthaft was suchen, für die ist es dann, glaube ich, sehr frustrierend, wenn halt 80% schreiben dann einfach kein UNS in ihre... In ihre ja, ich weiß nicht, ob das so aussieht. Tinder-Bio. Ah ja, okay. So intensiv habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, ob das ausreicht. Da habe ich schon mal meine Tinder-Erfahrung zum Besten gegeben? Nee. Es kann sein, dass wir das jetzt nachher rausschneiden müssen. ich war mal auf einem Seminar und irgendwie, da waren so 3, 4 Singles Mitte, Ende 30 dabei aus der Arbeit. Und wir sind dann eben auch genau auf dieses Thema gekommen, so Partnersuche mit Mitte 30. Mhm. Mit Mitte, Ende 30. Und dann habe ich irgendwie davon erzählt, dass halt die Caro, die macht ja so Familien- und Partnerschaftsforschung und so. Und die haben irgendwie seit letztem Jahr, glaube ich, in der Erhebung halt so ein Spezialteil zum Thema Online-Dating dabei und dann kamen wir irgendwie auf dieses Thema zu sprechen. Da habe ich gemeint, ja, ich finde es ja total geil. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich heute Single wäre, ich würde ja total dieses Tinder einfach nutzen. Ja. Einfach nur, weil du halt keine so wenig Suchkosten hast und vor allen Dingen auch diesen, also wirklich schon diese Barriere übersprungen bist. Ja, dass du sozusagen den Mut zusammennehmen musst. Dann, ja, weil genau, einfach das macht es viel einfacher. Mit so einem Wisch in die richtige Richtung genau. Von zwei Leuten. Und du ja schon weißt, dass quasi der Pool, genau, der sich dort bewegt, ist ja auch Struktur, interessiert. Es ist nicht genau, wie in der Bar, wenn die da nur blöd rumstehen, weiß ich nicht, ob die überhaupt Interesse hat, angesprochen zu werden. Und diese ständigen, ja genau, da muss man halt... Ja, auf jeden Fall aus dem Gespräch heraus hat sich dann ergeben, dass ich Tinder bei mir installiert habe auf dem iPhone. Und dann habe ich mal so getindert den einen Abend zum Spaß. Wir haben dann so die Gays ausprobiert, und dann habe ich auf Hetero gestellt, dann haben wir mal so die Mädels in der Umgebung so getindert. Mhm. Ja, und ich glaube so einen Monat, 6 Wochen später, kommt die Caro nach Hause. Meinst du, weißt du was? Ich habe dein Profil gefunden. Meine Kollegin hatte ich auf Tinder gesehen. Und sie hat sich wochenlang nicht getraut, mich darauf anzusprechen. Du, das ist doch dein Mann. Ja. Okay. Ich habe gesagt, das war zu wissenschaftlich. Warst du da? War's ja auch. Ja, ja. Aber da ist man kurzzeitig etwas in Erklärungsnot und naja. So war das. Aber ich als treue Seele. Ne? Naja. Ja, das ist halt immer schwierig. Keine Ahnung. Du kannst selber immer Situationen besser einschätzen, als es vielleicht wer anders kann. Du kannst dich, keine Ahnung, auch mit deiner Arbeitskollegin total gut auf einer rein platonischen Ebene verstehen. Aber wenn man da was reininterpretieren will, dann kann man da wahrscheinlich auch immer was reininterpretieren. Ja. Wastel, du hattest ein Thema angesprochen. Da musste ich jetzt einfach den harten Break mal reinziehen. Ja. Wir können davor noch so einen Kai-Einwurf machen. Sag mal, Leute, was trinken wir denn hier eigentlich? Ja, halt so Zeug. Zeug. Spezi. Also ich trinke heute Spezi, denn wir sind hier in der Pampa quasi und wir kommen hier nicht hin und nicht weg. Insofern fahre ich heute Auto, nehme den Jens mit und ich süffle ein Spezi. Was trinkt ihr, Jungs? Wir trinken Paulaner Zwickel. Ah, den kenne ich, der ist gut. Das ist eigentlich sehr süffig. Ja, ja. Mag den ganz gern. Ziemlich gut. Das würde auf einer... Kann man echt empfehlen. Auf einer Biskwa-Saufskala durchaus eine 7 erreichen. Der kennt den bestimmt, den Zwickel. Ja, ja. Mit Sicherheit. Zurück zum Thema, welches ich jetzt einwerfen will. Ja. Was war das nochmal? Der kleinste gemeinsame Nenner, worauf wir uns alle einigen können? Ja. Erklär mal ein bisschen, was du damit meinst. Ich weiß eigentlich noch nicht so 100%. Das ist ein Riesenthema. Ich bin neulich mit dem Auto gefahren. Und man fährt ja öfters immer wieder ein Auto und dann hat jeder hat halt so seine Autoaufkleber irgendwie hinten drauf und die einen haben dann irgendwie, keine Ahnung, Chantalle. Die Kemal Atatürk-Unterschrift drauf und die nächsten haben dann so ein Sylt-Ding drauf oder den Nürburgring. Schalke. Schalke, ja. Und Chantal Jasmin. Genau, alles Mögliche. Als Aufkleber. Und da hatte neulich einer hinten groß in der Heckscheibe drin, Bud Spencer. So Konterfei oder wie? Weiß jetzt genau, Konterfei und dann die Geburtsdaten von bis und dann weiß ich, was da drunter stand. Rest in Peace. Immer voll drauf. Sommer Hardcore-Fan. Bei der Ede, oder? Und dann, aber da gibt es doch irgendwie auch diesen Schwabinger Bud Spencer Gedächtnischor oder so ein Schwachsinn. Ich weiß nicht, was die machen, aber das gibt's. Mag sein. Ja, ja. Naja, wie auch immer. Und dann bin da im Stau gestanden und dann habe ich da so Zeit gehabt, da so ein bisschen nachzudenken. Und dann haben wir überlegt, ja, mit diesen Atatürk-Unterschriften, es gibt jetzt mittlerweile auch welche, die haben eine Erdogan-Unterschrift hinten drauf. Und würde ich gar nicht erkennen. Dann kam mir so der Gedanke, okay, wenn du jetzt mal, sag jetzt mal, die gesamten Einwohner von Deutschland nimmst, gegen Erdogan zu sein, können sich zwar die Linken und die Rechten und die Konservativen und die Progressiven eigentlich nahezu alle ein Stück weit irgendwie einigen. Aber zum Beispiel die türkischstämmigen gibt es eine große Gruppe, die sich darauf nicht einigen kann. Aber Bud Spencer findet, ich habe es dir letztes Mal schon gesagt, Bud Spencer findet sogar meine Mutter gut. Und das ist irgendwie so, ich wüsste nicht, was für eine Eigenschaft jetzt jemand haben oder welches Attribut irgendjemand haben müsste, dass ich klar sagen könnte, wahrscheinlich findet er Bud Spencer nicht gut. Und jetzt war mein Gedanke und mein Ansinnen eigentlich, erstens einmal, ob es wirklich sowas, das heißt mal Kultur-, Bevölkerungs-, altersübergreifende gemeinsame Nenner gibt, wo alle gut oder alle schlecht finden. Und dann in zweiter Instanz, durch was diese Dinge oder Personen oder Eigenschaften oder was immer, durch was das charakterisiert ist. Da wollte ich mit euch mal ein bisschen versuchen, drauf zu kommen. Wollen wir das vielleicht am Bud Spencer durchdeklinieren? Ja, weil bitte, sonst gerne. Wird das gleich so abstrakt. Was glaubst du denn, warum sowohl du als auch deine Mama Bud Spencer gut finde? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es noch nicht so. Aber wir müssen noch nicht mal an einem konkreten Beispiel kriegen. Nein, wir kriegen es bestimmt. Okay, fangen wir mal bei dir an. Was findest du an Bud Spencer gut? Der verteilt gute Schellen. Ja, aber das ist die Figur, die er darstellt. Ja, ja, aber ich persönlich kenne nur die Figur. Ich habe mit ihm persönlich, also von seinem Leben, vielleicht ist es deswegen, dieser Mythos, alle anderen Figuren, ja, die vielleicht auch gut sind, entmystifizieren sich nach ihrer aktiven Zeit durch ihre eigenen total banalen menschlichen Charaktere, die sie eigentlich sind. Und du findest auf einmal raus, das ist ja noch ein größerer Trottel eigentlich als ich selbst. Und ich dachte immer, der wäre cool. So wie zum Beispiel, sagen wir mal, Lothar Matthäus, großartiger Fußballer in Italien, hochgefeiert. Sobald er vom Platz weg war und nur noch seine Person an sich zählen konnte, hat er sich einfach für jeden als eine Witzfigur Persona non brainer entwickelt. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele. Dann wird der jetzt so endlich mal Trainer bei den Löwen. Nein, aber da gibt es ja ganz viele Beispiele. Solange die nur in ihrer Welt sind, da wo sie halt als Figur leben können und man sie als ihre Figur auch wahrnehmen kann, da findet man sie gut. Und da bleiben sie dann auch. Und für mich ist Bud Spencer dort immer geblieben. Ich habe den danach nie irgendwie auf irgendeiner Gala gesehen, wo er mit seiner 25. Frau irgendwas gemacht hat. Der hat nicht wie David Hasselhoff am Boden geflackt, im Vollsuff und einen Burger gefressen. Insofern bleibt er, glaube ich, einfach so dieser Schellentyp. Der ist sympathisch, der ist nicht ungerecht gewesen, der hat immer nur den bösen Schellen gegeben, der hat nie einen erschossen. Das ist irgendwie, ja, ein guter Typ. Jetzt bleiben wir mal bei Bud Spencer. Ja. Er hat ja seinen Partner gehabt, Terence Hill. Und Terence Hill hat, obwohl er effektiv gesehen das Gleiche getan hat, in den gleichen Filmen, hat er nie... Und sogar die besseren Sprüche hatte, meiner Meinung nach. Wahrscheinlich, ja. Zumindest in der Übersetzung, in dem Original kenne ich es nicht, ob die auch so gut sind. Man muss mal festhalten, dass diese Übersetzungen... Die sind grandios. Dafür der oder das Team oder die ich Frau... Ich glaube, dass die Filme... Mindestens einen Oscar braucht. Ich glaube auch, dass die Filme allein nur durch die Übersetzungen so gut geworden sind. Die haben einfach da noch einfach den Klamauk einfach nochmal eins draufgesetzt. Aber um nochmal den ja. Punkt anzusehen, also Terence Hill hat ja trotz allem nie diesen Kultcharakter das ist richtig. Erreicht. Er ist auf einem hohen Level, aber nie auf dem gleichen Level landet er nie wie Bud Spencer. Es gibt keine Terence Hill T-Shirts. Nee. Vielleicht gibt es die, aber nicht in dem Maße, wie es Bud Spencer T-Shirts gibt. Der ist halt auch nicht so ikonenhaft. Der Typ ist riesig, der ist dick und der ist bärtig. Der stellt der halt. Bart ist es ist der es Bart. Ist der, es ist definitiv es ist der Bart. Bart. Es ist ein der reiner Bart-Titan. Nein, aber der stellt halt irgendwie, also der hat halt auch eine charakterhafte Erscheinung. Ist ein Typ, würde man im Franken sagen. Ja. Ist ein echter Typ. Und ist es das, warum ihn alle gut finden? Weil er als Ikone so gut funktioniert? Er funktioniert, ja. Man effektiv gesehen. Ich glaube nicht, dass du ihn wirklich als Mensch wahrnimmst, sondern nur als Ikone wahrnimmst. Ja, ich nehme ihn nur als eben die Figur da. Sein Synchronsprecher ist übrigens Schweizerdeutscher, gell? Ja? Hört man null, Synchronsprecher? Und ich glaube, das ist der gleiche, der Benjamin Blümchen. Wie, der kann auch eine andere Sprache sprechen? Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich war mal auf einer Autogrammstunde von Bud Spencer, als er seine Autobiografie im Hugendubel am Stachus unterschrieben hat. Ich glaube, zusammen mit deinem Bruder sogar. Ja, der war auf jeden Fall auch mal irgendwo dort. Da sind wir anderthalb Stunden für angestanden. Die Schlange ging durch den kompletten Laden einmal durch. Das ist eigentlich verrückt. Total absurd. Aber ich wollte das unbedingt haben, weil natürlich das war mein Weihnachtsgeschenk für meinen Bruder und meinen Vater. Sind die so große Fans? Bleiben wir nochmal bei den Schauspielern. Nee, aber ich finde, also wie der Wastl halt sagt, ja, das ist irgendwie einfach so, da gebe ich ihm schon recht, also irgendwie diese Ikone wird schon irgendwie von allen Leuten gut gefunden. Ja. Schau mal, jetzt nehmen wir nochmal diese, es gibt ja diese klassischen ikonisierten Schauspieler, Künstler, Marilyn Monroe, Elvis Presley, James Dean, Amy Winehouse. Ja, zu neu, aber Steve McQueen vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise noch. Auf jeden Fall. Aber nur Humphrey Bogart, irgendwo. Die Hollywood-Ikone in irgendeiner Art und Weise. Ja. Aber niemand würde jetzt bei uns so über die Gesamtbevölkerung darüber befürworten, dass in Schwäbisch Hall der Tunnel Marilyn Monroe-Tunnel genannt wird oder Elvis Presley-Tunnel. Ich glaube, da findest du bedeutend mehr Leute, die sagen, der soll Bud Spencer-Tunnel heißen. Das weiß ich nicht. Ist ja, glaube ich, auch relativ egal, oder? Vielleicht finden die Leute halt den einfach auch noch sympathischer. Und ich finde, er bietet deutlich weniger Angriffsfläche als Marilyn Monroe, weil wenn du, weiß ich nicht, wie auch immer. Genommen. Hat, ja, oder Elvis Presley. Ist schon mal keine Frau. Er ist riesen... riesige Probleme hat der Typ gehabt und sich auch aufgeführt wie ein Arsch. Marilyn Monroe hat mit jedem gebumst. Mögen jetzt auch viele Leute nicht gut finden. Von Bud Spencer weiß die Bevölkerung, die große Masse, nichts über sein Privatleben. Vielleicht war er kein guter Typ. Aber vielleicht gehört so eine, also tatsächlich die Kombination von Ikone und sozusagen Unprätentiöstum. Also, weißt du? Ja. So ansonsten nebenher nicht auffallen. Also ja, wirklich, dass die Ikone einfach Ikone bleiben kann. Genau. Diese Figur, die der Mensch darstellt. Steffi Graf zum Beispiel ist wahrscheinlich auch sowas. Ist ähnlich, ja, genau. Die hat ja, aber für Steffi Graf, wenn du dich nicht für Tennis interessierst, dann interessierst du dich auch nicht für Steffi Graf. Ja, okay. Aber ohne Scheiß. Ich will jetzt nicht Bud Spencer verunknüpfen, aber. Also, ich glaube jetzt, meine Mama würde nicht sagen, ja, Bud Spencer ist ein toller Typ. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Italienische Küche. Es gibt Leute, die sagen, asiatisch ist mir zu scharf, kriege ich Dünnschiss davon oder so. Burger, keine Ahnung, ist mir zu fett oder weiß der Geier was. Deutsche Küche ist mir zu schwer und französische ist mir zu... Französisch. Italienische Küche. Finde mal irgendjemanden, der italienische Küche nicht mag. Der mag vielleicht einzelne Sachen nicht. Vielleicht findest du sogar irgendwie, der Pizza nicht mag. Das wird schon schwierig. Aber der generell italienische Küche nicht mag. Warum? Was ist es? Es ist wahrscheinlich auch ähnlich, weil da sehr wenig dran ist, was woran man sich reiben kann. Genau, woran man sich reiben kann. Da sind keine extremen Gewürze drin. Da sind keine extremen Fettsachen drin. Ich meine, aber auch in der italienischen Küche. Ich meine, da findest du garantiert genügend Leute, die sagen, den ganzen Seafood-Kram, den kann ich mir nicht reinziehen. Mhm. Ich meine, so ein ganzer oder Tintenfisch. Oder guck dir mal die sardische Küche an. Ja, ja. Ich meine, so ein ganzer Tintenfisch oder sowas ist für viele Leute auch Kaninchen, nicht machbar. Kaninchen, Wildschwein. Ja, genau. Ja, aber das sind einzelne Dinge, aber... Ja, aber das sind, ich glaube, da geht es eher bei, dass die Leute denken bei italienischer Küche vor allem an Pasta und Pizza. Genau, an die drei, vier ikonenhaften italienischen Gerichte. Das ist Und die paar, die mag jeder. Aber das Ganze, alles außenrum, das kennt gar keiner. Das kennt niemand und insofern blendest du das aus und deswegen sagst, ja, italienische Küche ist super. Weil es halt letztlich nur Nudeln mit Soße ist. Ne? Ja. Und, so, und theoretisch hast du das in vielen Küchen wahrscheinlich auch, wenn du jetzt nur einzelne Gerichte rauspickst, so, die sehr harmlos sind. Curry. Ja, die relativ harmlos sind irgendwie in ihrer Zusammensetzung, so dass sie halt gefällig sind, dann findest du wahrscheinlich überall solche so einzelne Gerichte, die vielleicht für viele oder für die meisten Leute sagen, passen und okay sind. Aber bei anderen Küchen, wie zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, die orientalische Küche, da denkst du halt viel mehr an die abgefahrenen Sachen und sagst, naja, das ist nichts für mich. Auch wenn dann einzelne Sachen schon wieder passen könnten. Und beim Italienischen denkt halt jeder immer nur an die drei Sachen, die sie halt in die ganze Welt exportiert haben. Aber eigentlich, also wenn du auch in Deutschland ein italienisches Restaurant gehst, kriegst du ja auch nur genau diese drei Sachen. Aber nicht das, was eigentlich in Italien von Region zu Region unterschiedlich auch noch gekocht wird und was es da überhaupt noch für Spezialitäten gibt. Das gibt's ja hier. Also das ich glaube auch, die wenigsten Leute essen tatsächlich italienische Hauptgerichte, sondern eigentlich isst man doch wirklich nur Pizza und Primi Piatti. Ja, das war's. Könntest du recht haben. Wobei, um da vorher das ganze Meeresgetier wieder, wenn du ein Hauptgericht gehst, dann bist du dann auch wieder beim Fisch. Italienisches Fleischgericht, das ist, glaube ich, wirklich selten, dass du da mal so ein Osso Buco oder... Aber um jetzt mal wieder die Kurve zu schaffen zu deiner Grundthese, weil wir nehmen die ja jetzt so hier Punkt für Punkt auseinander. Nein, stimmt ja gar nicht, weil im Kern ist es ja immer sowas. Ich meine, wie er schon gesagt hat, es wird schwierig werden, jemanden zu finden, der sagt, Pizza, bleh, kann ich nicht essen. Also das wird schwierig, wenn du jetzt so denkst. Also ist ja der kleinste gemeinsame Nenner sozusagen dieses Bad Spencer-Film schauen. Pizza fressen. Essen. Bier trinken. Ja, kein Bier, also bitte. Ja doch, ich glaube, da gibt es schon. Ja gut, da gibt es natürlich einen großen Kult. Bei Männern vielleicht schwedische Mädels mit dabei. So viel zum Thema Väter-Podcast. Ja. Aber ist es so, dass der gemeinsame Nenner die schwedischen Mädels sind? Nee. Schwierig, oder? Da, also, ja. Ich glaube, da hast du doch auch, also gerade wenn es darum geht, da hast du ja so viele Eigenheiten. Aber ist es denn jetzt, also für mich klingt es jetzt gerade so ein bisschen nach, du musst sozusagen der Realität ihre Struktur nehmen und nur sozusagen die Idee der, sozusagen die Grundidee, die Grundessenz der Dinge irgendwie rausfinden, dann kommst du sozusagen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner für, sag ich mal, 99,x% der Leute. Ich meine, wer mag kein Schnitzel außer Vegetariern? Ja. Ja. Wenn wir jetzt einen Schritt mal noch weitergehen. Das ist ja jetzt Wahlkampf. Ich bin heute wieder an einem AfD-Plakat vorbeigefahren. Unser Land, unsere Regeln. Das ist jetzt auch wieder so ein Ding, wo ich sage, was sind denn unsere Regeln? Hat sich da irgendjemand aktiv drauf geeinigt? Oder gibt es so ein unterschwelliges Regelwerk? Laut Xavier Naidoo haben wir uns darauf nie geeinigt. Ja gut, der einigt sich aber auch aufs Aluhütchen. Aber zu diesem, ja... Ich glaube, wir müssen dazu wirklich mal einen bekennenden Konservativen einladen. Ja, kennst du bekennende Konservativen? Ja, kenne ich. Echt? Ja, ja. So bekennend. Ich weiß. Ich bin aktiv Konservativ. Nee, nicht mein Arbeitskollegen, einen guten Freund von uns. Ja. Also Grandmaster B. Grandmaster B, genau. Okay. Wer ist der Grandmaster B? Ne, The Bridge hier halt. Ach so. Ja, aber so konservativ ist der da auch nicht wirklich, oder? Der ist aber zumindest wertkonservativ. Das ist richtig, ja. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, der wäre dazu sprachfähig, zu dieser Frage, die der Wastl gerade gestellt hat. die da lautete, was sind denn unsere Regeln? Und naja, so, ja. Also wenn ich würde jetzt sag mal versuchen, Bridgies, also wenn ich denken würde, wie, was der Bridgie dazu sagen würde, der würde ja erstmal ganz rein sachlich darüber argumentieren, was unser Grundgesetz betrifft. Das wurde festgelegt von einem Gremium, das wurde entschieden, das wird ab und zu mal erweitert, was auch immer. Aber das ist doch bloß so ein Gerüst. Und wie heißt unser Land, unsere Regeln, Gesetze? Nee, unsere Regeln. Unsere Regeln, unser ja. Land, unsere Regeln. Wenn wir jetzt mal dieses Grundgesetz als unsere Regeln betrachten, dann wurden die schon mal mehr oder weniger beschlossen und sich darauf geeinigt. Ja, aber das ist, ich glaube nicht, dass das Gleiche ist. Also, schau mal, ich bin von meinen Eltern sozialisiert worden, logischerweise, in irgendeiner Art und Weise, oder erzogen. Und trotzdem, das, was meine Eltern mit meinen Kindern machen, sind nicht zwangsläufig, sag jetzt mal, da bedienen wir nicht zwangsläufig das gleiche Regelwerk, wie wenn ich mit meinen Kindern irgendwas mache. Und von daher, selbst bei dem nahestmöglichen Übereinstimmungspotenzial hast du nicht die gleichen Regeln. Also grundsätzlich ist das Humbug einfach. Ja, es ist von natürlich. Von unseren Regeln zu sprechen. Ja, ja, klar. Also wenn man so ein Plakat sieht, ich meine, das ist natürlich sehr vage gehalten, weil du musst ja davon ausgehen, der Typ, der davor steht, muss sich ja angesprochen fühlen. Also auch wenn jetzt unsere Regeln und andere sich nicht überschneiden, also die persönlichen, wenn du so ein Plakat siehst, kannst du nämlich da sehr schön anfangen zu interpretieren. Meine Regeln, das bedeutet, dass dieses Plakat könnte theoretisch auch nicht konservative Leute ansprechen, weil die sagen, naja, unsere Regeln sind ja eigentlich gar nicht schlecht. Da haben sie ja recht. Und ein sehr konservativer hat halt härtere Regeln, aber den spricht es auch an, weil der halt meint, meine Regeln sind damit gemeint. Aber unser Land, unsere Regeln hört sich schon ganz stark nach, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, an. Also, ja, natürlich klingt es so. Aber gibt jetzt, also gut, vielleicht aber in meinem es ist persönlichen es halt Filterbubble, aber ja, ja, gibt es keine halt, Möglichkeit, das aber es ist halt sehr interpretationsoffen, würde ich mal sagen, weil was sind denn die Regeln? Ich meine, nicht umsonst so lassen sie es so vage, weil ansonsten wäre es ja auch sehr, wäre es ja schon wie auch immer. Also, du kannst ja, was meinen sie denn mit den Regeln? Das wissen wir ja nicht. Wenn Sie meinen, das Grundgesetz, dann ist es albern, weil das gilt sowieso für jeden und das würde auch jede Partei genauso wahrscheinlich befürworten, weil sie ja sagt, jeder Mensch muss sich ans Grundgesetz halten, jede Partei muss sich ans Grundgesetz halten und das gilt nun mal. Also welche anderen Regeln sind denn dann gemeint? Naja, wenn Sie Werteregeln meinen, die eher so Meta mitschwingen, die nicht wirklich festgelegt sind, sondern wo es eher um Traditionen geht und was auch immer, für vermeintliche gesellschaftliche Gepflogenheiten und Verhaltensregeln, dann ist es natürlich schwierig. Dann spricht es natürlich vor allem konservative Leute an und Leute mit einem eher, sagen wir mal, feindlichen Ausländer, sonstigen minderheitenfeindlichen Hintergrund. Naja, also da finde ich jetzt aber schon wieder interessant, sozusagen von diesem kleinsten gemeinsamen Nenner zu sprechen, ja. Also von einem, also ich glaube schon, dass wir einen gemeinsamen gesellschaftlichen Wertekanon besitzen. Der muss jetzt gar nicht sozusagen wirklich als Grundgesetz oder sozusagen irgendwie kodifiziert sein, sondern. Haben wir den wirklich? Das weiß ich nicht. Das würde ich jetzt. Versuch's mal andersrum. Versuch mal ein deutsches Stereotyp zu kreieren und das dann über alle Bevölkerungsschichten drüber zu legen. Und das wird ganz schwierig werden. Du kannst nicht sagen, der Deutsche ist ordentlich und sauber. Wenn du Jugendlichen nimmst, die deutschesten Jugendlichen haben kein aufgeräumtes Zimmer oder sonst irgendwas. Oder der Deutsche ist pünktlich, das hat sich schon lange erledigt. Also so Geschichten. Wäre jetzt dann sozusagen deine These daraus, es gibt diesen gemeinsamen Wertekanon nicht? Nein, das Interessante oder, ist, ich glaube durchaus, dass es den gibt. Ich glaube bloß, dass der so abstrakt ist, dass der dass das etwas ist, wo wir alle meinen, da sind alle der gleichen Meinung, aber effektiv gesehen ist trotzdem, wenn man sich wirklich ernsthaft darüber unterhalten würde, gibt es da x verschiedene Meinungen. Ja. Ich weiß nicht, ob man diesen gemeinsamen, ich glaube, dieser gemeinsame Kanon, der überschneidet sich vielleicht in gewissen Gesellschaftsschichten und untereinander, aber du kannst den nicht allgemein anwenden über alle Bundesländer und alle Bevölkerungsgruppen hinweg. Ja. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Aber das ist ja das, kein was kleinster gemeinsamer Nenner. Ja. Das ist ja das, was eigentlich die, sagen wir mal, die konservativen Parteien immer ganz gerne hätten, dass wir diesen Kanon hätten, an den sich dann jeder halten kann. Aber ich glaube, so einfach ist es halt nicht. Weil wir den auch nicht so haben. Ich glaube nicht, also ich meine, allein wenn du jetzt Bayern mit, weiß ich nicht, Hamburg vergleichst oder so, ich glaube, allein da unterscheidet sich schon der gesellschaftliche Kanon deutlich. Ja, wie gesagt, jetzt bräuchten wir wirklich so einen, sag ich mal, wertkonservativen Menschen, der sozusagen von Identitäten und so reden kann, ja. Ich glaube, dass wir das hier drei alle nicht in der Lage sind zu reißen. Ne? Mm. Oh, weil wir irgendwie alle irgendwie davon ausgehen, dass es diese identitätsstiftenden Nenner nicht braucht. Ja? Aber ich glaube halt, dass jemand Konservatives da jetzt anders überreden würde. Ja, das kann gut sein. Aber naja. Ich weiß halt nicht, ob so ein Konservativer nicht auch einfach nur erkennt oder halt nur betrachtet seine konservative Group als Leitgruppe betrachtet und deswegen sagt, das ist der Kanon, den wir haben und alle anderen gehören dann nicht dazu, die müssen sich aber anpassen. Und deswegen meine ich halt, es gibt ihn eigentlich nicht. Es gibt ihn halt nur, sagen wir mal, in der, sagen wir mal, machen wir es einfacher. Es gibt zwei Gruppen in einem Land, eine Mehrheit und eine Minderheit. Und die Mehrheit betrachtet sich als leitende Kultur und erwartet es von der Minderheit, die auch in sich homogen ist, so wie die Mehrheit, sich anzupassen. Ja. Und ich denke, so denkt auch ein von sich aus überzeugter Konservativer und sagt halt, ja, wir sind die Mehrheit und so ist es bei uns und alle anderen müssen da mitmachen. Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, wenn du auf dieses normative Element verzichten würdest, ja, also im Sinne von alle anderen müssen dann da mitmachen. Ja. Ich glaube, das ist ja immer dieses zwingend Notwendige eines Konservativen. Er möchte ja nicht damit konfrontiert sein, auch dass andere sich anders verhalten und anders denken. Weil das passt ja nicht. Das passt ja nicht in die Gesellschaft, in der er sich bewegt. Stell dir mal vor, dein Nachbar ist so einer. Das ist ja schrecklich. Ja, das weiß ich. Dann macht dir das Leben ja keinen Spaß mehr. Dann muss der weg. Den will man nicht da haben. Das weiß ich halt wenn nicht. Wenn der irgendwo ist, wo man nicht sieht, ja? Das ist okay. Und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen immer auf das Maß an, ja? Mhm. auf die Ausprägung. Ja? Und ich meine, ja, ich glaube wirklich, dass man das eben als eher linker, progressiver Mensch nicht so konkret gut formulieren kann. Und ich würde tatsächlich, da würden mich wirklich die Gedankengänge interessieren. Ja? Mhm. Also ich nehme das mal mit und versuche da mal jemanden für die Zukunft zu rekrutieren. Ja, ich bin mal gespannt. Hoffentlich hauen wir da nicht die ganze Zeit auf ihn drauf. Weil eigentlich, nee. Also mir, ja, geht, das, aber mir der, geht das schon aber, so. In der Diskussion, das ja. Das ist richtig, ja, da haut man schon immer gerne drauf. Aber er ist jetzt nicht einer, der da einsteckt. Also der ist ja, er ist ja schon sehr stabil in seinem... Richie jetzt konkret. Ja, genau. Ja, nein, aber ich meine ja so generell, ja. Also ich habe da schon immer so ein, so ein Hau drauf. Ist aber nicht ja, besonders aber ich, sachlich dann, Herr Jens. Da ja, muss man aber schon habt auch ihr mal, das nicht so, dass wenn ihr mit Leuten konfrontiert seid, wo ihr denkt, die liegen, das ist einfach falsch, was die denken. Ja, dass ihr sie bekehren wollt. Ja, ich will die missionieren. Ich will sie auf die gute Seite der Macht. Also viel, viel mehr regt mich irgendwie auf, wenn sich irgendjemand nicht helfen lassen will. Das macht mich fipsig. Wenn irgendjemand, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, Sachen unnötig kompliziert macht. Ja, da fällt mir wieder diese komische Aktion ein von diesem Scharakapiri. Scharak. Ja, der diese rassistischen Twitter-Sprüche auf den Boden gesprüht hat. Ja. Da finde ich, da ist jetzt wieder, da habe ich mir kurzzeitig die Frage gestellt. In USA ist ja die Meinungsfreiheit eins der höchsten Güter. Ja. Ich glaube, bei denen ist es auch vollkommen in Ordnung zu sagen, ich mag keine Schwarzen und ich mag keine Juden. Und das ist, glaube ich, auch, es ist jetzt eine Frage, ob die Gesellschaft das gut findet, aber es steht nicht unter Strafe und es ist nicht in dem Sinne, es ist seine Meinung und eine Meinung darf geäußert werden, auch wenn sie bescheuert ist. Ich glaube, das ist das aktive Gesetz in den USA. Oder nicht? Ich denke, gewisse rassistische Tendenzen sind da. Also, ich glaube, du darfst es. Nicht unbedingt politisch korrekt. Nee, sie sind nicht politisch korrekt, aber du darfst sie äußern, weil sie nämlich deine Meinung widerspiegeln. Und du darfst deine Meinung haben. Auch wenn sie noch so bescheuert ist, was du ja in Deutschland nicht darfst. Du darfst bestimmte Themen darfst du nicht öffentlich. Du darfst deine Meinung haben, äußern. Du musst sie nur für dich behalten. Ja, genau, du darfst sie nicht öffentlich äußern, aber du kannst in den USA meiner Meinung nach solche Aussagen schon treffen. Ja. Ich glaube, den Straftatbestand der Volksverhetzung dürfte schwierig sein in Amerika. Ja. Ja. Insofern, das ist halt in Deutschland relativ. Ja, und insofern dachte ich hier irgendwie, finde ich ja, also ist halt jetzt immer die Frage, gut. Diese Plattform Twitter könnte sich ja selbst zur Aufgabe machen, ich mag das nicht. Ja? Ich finde das nicht in Ordnung, dass dieses Gesetz zwar in den USA gilt oder kein Gesetz dagegen gilt. Ich kann das aber trotzdem in meine Statuten aufnehmen und alles dagegen tun, dass diese Meinungen nicht geäußert werden auf meiner Plattform. Ich weiß nicht, wie deren Disclaimer funktionieren und was da alles drinsteht, aber an sich machen die Leute auf Twitter USA nichts anderes, als wenn sie auf den Marktplatz gehen und ein Plakat aufhängen, weil sie das dürfen. Also. Ja, ich glaube, das ist halt einfach dieses klassische Phänomen von, wir leben in Nationalstaaten, in denen nationale Gesetzgebungen gelten. Ja. Wir bewegen uns aber auf internationalen Plattformen, ja, wo, also Twitter unterscheidet halt nicht. Nee, klar. Zwischen ob Deutschland ist oder USA ist. Genau, und wenn sie unterscheiden, wird denen halt sozusagen wieder Kollaboration mit dem repressiven Ausland vorgeworfen. Ja, siehe aber wie diese ganze Diskussion mit Google in China und Twitter in der Türkei und was weiß ich. Ja. Also, das ist, glaube ich, nicht leicht. Ja, irgendwie da so einen guten Weg zu finden, wenn man sich halt diese unterschiedlich kulturellen Backgrounds irgendwie einzieht. Aber die sind doch, also ich erinnere mich von der Zettelwirtschaft noch, dass wir da hatten, dass du auf eBay keine kubanischen Zigarren verkaufen darfst, weil eBay ein amerikanisches Unternehmen ist und in Amerika der Handel mit kubanischen Gütern untersagt ist. Also ist die Firma an sich an die amerikanische Gesetzgebigkeit gebunden. Aber ich finde das schwierig zu vergleichen, Wastel. Weil du hast ja bei Twitter keine reale Entsprechung, ja. Also weißt du, bei eBay, da verkaufst du halt tatsächlich real analoge Güter auf einem. Aber also der geht halt von jemandem in einem Nationalstaat zu jemand anderem in einem Nationalstaat. Mhm. Also ich finde, das kann man noch einigermaßen einfach mit diesen, sag ich mal, nationalstaatlichen Gesetzen irgendwie regeln. Ja, das lässt sich greifen. Genau. Ja, das lässt sich greifen. Aber bei Twitter, wo ist da sozusagen, wo ist da die Entsprechung des Nationalstaates? Und da findet ja kein Handeln letztlich statt. Und müssten die den Trump auch zensieren? Nein, der sagt den, der sagt, Tatbestand der Volksverhetzung gibt. Der sagt ja nur Schwachsinniges, aber er sagt ja, glaube ich, wenig wirklich Rassistisches. Was trinken wir denn jetzt eigentlich? Den hellen Bock? Ja. Ein Märzen. Ist schon Märzen wieder. Nee, oh, mein Bock wahrscheinlich, oder? Nee, was März ist Allwei. März ist Allwei. Bin gespannt, wie dir der schmeckt. Den kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Den finde ich interessant. Wo hast du den her? Ich kann nichts erkennen. Gibt's beim, ist ja vom Augustiner. Was ist denn das? Augustiner oder wie? Ja. Der ist nicht schlecht. Gut. Ja. Also ich muss nämlich gestehen, dass ich... Manchmal schon saufe. Dass ich einige Sachen vom Augustiner, dass einige Sachen vom Augustiner gibt, die mir besser schmecken als dieser Bock. Ich habe ihn eigentlich ehrlich gesagt auch bloß mal noch mitgebracht, weil ich noch daheim hatte, um eine gegenteilige Meinung mal zu hören. Na, ich finde den gut, weil das ist nämlich so ein nicht ganz so bockiger Bock. Weil manchmal sind die manchmal sind die Böcke nämlich so bockig, das ist mir dann zu süß. Dann bockt das nicht mehr so. Nee, das bockt mich dann nicht mehr. Kein Bock drauf. Und der ist, da hinten raschelt immer eine Maus umeinander, glaube ich. Die knabbert ordentlich einen weg. Echt? Ja, ja. Das ist die Maus, die Kerze geschissen hat. Gib der mal ein Mikro. Und ein Schlückchen Bier. Le Biere. Ich bin noch nie im Dunkeln längere Zeit im Stadel gesessen, ohne dass nicht noch mindestens ein paar Leute mit dabei waren. Ja. Und die fühlt sich auch gerade ganz ungestört. Mhm. Sonst würde sie da hinten nicht so. Gott, wir haben da ein ganzes Mausnest. Da fällt mir wieder, wie heißt das? Nee. Bad Boys ein. Die treiben es wie wir. Die Szene ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Okay. Ja, da müssen sie irgendwie so, da observieren sie irgend so ein Drogendealerhaus. Und geben sich als Kammerjäger aus und müssen die Ratten bekämpfen. Und dieser eine, also der lustigere von den beiden. Martin Lawrence? Ja, genau. Der rennt irgendwie im Keller rum und dann sieht er zwei Ratten beim Nageln. In Missionarsstellung. Die treiben es wie wir. Da ist er ganz auf einmal ganz geil. Bestürzt. Okay, wieder Film, die guten 90er-Jahre-Filme. Mhm. Wenn man die nach langer Zeit nochmal anschaut, sind die eigentlich ganz witzig. Echt? Ja. Apropos. Ich finde die eigentlich ganz unterhaltsam. Aber also ich schaue sowas immer mal so abends im Bett auf dem Tablet zum Einpennen. Ich muss mal das Bild von diesem... Jetzt raschelt es da hinten weiter, aber da raschelt was Großes. Von diesem Zwergensalzstreuer zeigen. Sieht man das? Ja. Ja. Ach so, ja. Das ist jetzt aber schwierig für die Podcast-Hörer. Ja, nee. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Ja, aber wenn man den jetzt umdreht. Ist das abgefahren, oder? Ja, das ist jetzt blöd für so ein Audiohörer. Ja, das stimmt. Also wir sehen uns ein Gartenzwerg an, der von hinten aussieht wie... die rechte Hand zum Hitlergruß erhebenden Ku Klux Klan-Member. Genau. Ich musste da jetzt bloß gerade dran denken, wenn wir bei Bad Boys sind. Wo sie doch auf diesem Ku Klux Klan treffen, der irgendwie. Tatü, tata, die Neger sind da. Ich hab den Film irgendwie nicht in meinem Gedächtnis. Ich weiß so irgendwie, worum es geht. Ja. Musst dir mal anschauen. Da gibt es ja zwei. Sind beide. Ich glaube, der von dem ich, die treiben es wie wir, ist der zweite auch, ja, wie auch immer. In Missionars. In Missionarsstellung. Ja? Ja, genau. Wo waren wir stehen geblieben? Beim kleinsten gemeinsamen Nenner. Immer noch, aber wo waren wir gerade? Ja, das irgendwie. Ich weiß nicht, also. Schwierig. Ich bin jetzt nicht so ganz davon überzeugt, ehrlich gesagt. Dass es ihn diese gibt? These des kleinsten gemeinsamen Nenners von dieser Doch, ich bin da schon überzeugt, wenn er ganz klein ist, so wie die Pizza. Nicht die italienische Küche, aber die Pizza. Von der Antilopen-Gang gibt es doch da so ein Lied. Ich habe die noch nicht. Ja, ich glaube fest daran, dass uns Pizza retten kann. Ach so, ja. Mhm. Ja, kann gut sein. Und ja, da geht's Pizza lässt sich auch so gut. 3,5 Minuten dieses Liedes geht es nur darum, wie sozusagen Pizza den Weltfrieden rettet, den Unterschied zwischen Mann und Frau. Siehst du, Pizza kannst du ja auch so geil individualisieren. Genau. Ja, der eine, der mag da fett Fleisch drauf, der andere mag gar kein Fleisch. Du kannst sie sogar für einen Veganer mit glutenfreiem Kack machen. Ja? Also das ist ja wunderbar. Also da kann jeder kann was davon haben. Eigentlich ist Mittelmaß und Beliebigkeit ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen. Das stimmt allerdings. Ja, das kann gut sein. Ja. Mittelmaß und Beliebigkeit. Ja, eine Pizza ist mittelmäßig. Das, dafür brauchst du keine Kochausbildung, kein nichts. Das ist schon ein sehr mittelmäßiges Gericht an sich. Das ist nichts Aufwendiges. Und beliebig in dem Sinne. Ja, man kann sie sozusagen so. Und Mittelmaß auch dahingehend, es geht nicht in irgendein Extrem, nicht extrem scharf oder nicht extrem. Ja, und halt auch mittelmäßig. Also, süß. Und rund. Und rund, ja. Und keine Ecken. Naja, kannst du auch mal eine Blechpizza, kann man schon auch mal essen im Viereck. Geht schon. Da habe ich letztens irgendwas. Ich krieg's nicht mehr hin, was das war, aber auf jeden Fall. Ich glaube, es war in meinem Twitter-Feed, wo jemand gemeint hat, das ist doch Deutschtümelei in Perfektion. Und zwar war das dann ein Screenshot aus irgendeinem Forum von Joey's oder so. Oder wie heißen die mittlerweile? Domino's Pizza? Mhm. Ja. Wo er sich darüber beschwert hat, dass die Familienpizza, die in der Größe 44 mal XYZ angepriesen war, also dass da ja, also er hätte jetzt. Die kam mir gleich so klein vor. Was hat er nachgemessen? Hat er nachgemessen, fehlten irgendwie auf jeder Seite ein Zentimeter oder so. Und bei der Größe würde das ja so und so viel Quadratzentimeter entsprechen. Also das könnte ja überhaupt nicht sein. Ich glaube, ich habe das irgendwo. Also, finde ich gut. Kann ich auf Twitter, ich habe es auf Facebook oder dergleichen irgendwo gelesen und dann die ganzen Kommentare unten drunter. Ja, das, keine Ahnung, das ist vorsätzlicher Betrug und weiß der Geier und wie auch immer. Und ja, das ist der deutsche kleinste gemeinsame Nenner. Wie die Gesellschaft gegen das betrügerische Einschenken oder was auch immer das ist. Oder die Gesellschaft zum Erhalt der deutschen Sprache. Mhm. Duden ist gerade mit 5000 neuen Wörtern rausgekommen. Was sollen das für Wörter sein? Selfie-Stick. Ja gut, aber das sind doch keine Wörter, die man... Fake News. Das ist doch albern. Also finde ich auch albern. Ich brauche nicht... überhaupt brauch noch nicht. als gedrucktes Papier? Bestimmt. Ja? Also solche Wörter aufzunehmen, finde ich echt... So, der Brockhaus ist vor ein paar Jahren auch dann nochmal in einer... Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar eine Kickstarter-finanzierte Geschichte oder sowas war. Aber ist nochmal rausgekommen. Mit Was haben sie da gemacht? Die Wikipedia ausgedruckt, oder? Ja. Mit sämtlichen irrelevanten Inhalten. Als extra. Ja. Ist sechsmal so viel. Ich lese so eine englische Krimiserie oder halt Bücher und die spielen in den 50er Jahren. Ich meine, es sind die 50er Jahre, kurz nach dem Krieg auf alle Fälle. Und die haben in ihrer Bibliothek haben die das Who is Who stehen. Das ist quasi so ein Aufführungslexikon, das muss es wirklich gegeben haben, ja. In Großbritannien, wo halt bei jedem Mitbürger oder wie ich immer, über den geschrieben steht, in welchem Zusammenhang er zu welchem Adelsgeschlecht und weiß der Geier was, gesellschaftlicher Stand etc. etc. Wenn du dir das mal vorstellst in der heutigen Zeit. Und welchen Charakter er in der Shakespeare-Aufführung in der 8. Klasse gibt. Ja, also ja, gut, aber ich meine, ja, in England macht das durchaus Sinn bei ihrer lustigen aristokratischen Tradition. Aber das kannst du halt auch bloß, also ich glaube, um sowas halt rauszubringen, musst du einen kleinsten gemeinsamen Nenner zum Beispiel haben, weil du dich ja der kleinste gemeinsame Nenner der Leute auf Großbritannien ist doch klar. Was ist denn da klar? Naja, wir sind halt besonders, weil wir halt nicht Festlandseuropäer sind. Ja, und wir haben unsere Monarchie, die wir eigentlich gut finden. Ja, aber das ist ja, schau mal, das ist ja etwas, was du nicht. Das ist ja nichts etwas, was du jetzt da in diesem Buch reinschreiben würdest, weil wenn Dinge über die sich alle einig sind, schreibst du ja da nicht rein. Aber du hast in diesen Büchern hast du Informationen festgehalten, wo die Information alle gemeinsam als relevant empfinden. Ja, ja. Natürlich. Naja, also alle gemeinsam finden die Information nicht relevant. Naja, sondern der Verleger. Ja, der ja, Verleger schon, der aber Verleger, du verlegt es ja auch nur, weil er weiß, ja, dass irgendwie es eine große Gruppe an Interessierten. Ja, die Schuhgröße wird er da wahrscheinlich nicht drin stehen. Also vielleicht wird er die Schuhgröße auch drin stehen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Nein, aber ich meine, man muss ja auch mal dazu sagen, dass er in England ja unzählige Ritter, Lords und sonstige komischen Gestalten rumrennen. Und innerhalb dieser Gruppe gibt es eine große Anzahl an Menschen, die das natürlich interessant finden, wer mit wem alles irgendwie in irgendeiner Weise zusammenhing oder gehangen hat. Und die kaufen sich dann so einen Schrott. Weil du das ja oft selbst nicht weißt. Es sei denn, du hast eine sehr gut dokumentierte Familiengeschichte, was ja oft die Adelsleute dann nicht mehr haben, wenn sie ihr Hab und Gut verloren haben. Was in England ja auch oft der Fall war. Ja. Ich hatte gerade so ein bisschen so einen Heureka-Moment. Ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner existiert nur, wenn wir die Leute als Teile von Gruppen definieren. Aber das haben wir doch vorhin schon so ein bisschen erörtert. Nicht? Na, ich rede tatsächlich letztlich von inhaltlich beliebigen Gruppen. Also, und dann ist es, glaube ich, auch variabel, dieser kleinste gemeinsame Nenner. Ich glaube, dass sozusagen die Form der Gruppe als überschaubare Gruppe, also sozusagen als Clan oder Tribe oder so, dass die sich sehr wohl auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner einigen können. Ja, ja. Und ich würde so sogar sagen, der kleinste gemeinsame Nenner ist sozusagen das Außerhalb versus das Innerhalb dieser Gruppe. Ja? Also wir gegen die Welt da draußen, wir gegen die anderen, wir, also keine Ahnung, ja, was kennen wir sozusagen aus unserem Alltag? Ja, wir Corbinian zusammen. Gegen Ulrich. Ja? 60 gegen Bayern. 60 gegen Bayern ist eine größere Gruppe. Naja, aber die haben innerhalb natürlich den gemeinsamen. Wir Nenner. Gegen die, das umfasst dann schon mal alle. Ja, bis auf uns. Und ich glaube aber, dass das sozusagen, also der kleinste gemeinsame Nenner, glaube ich, existiert dann nicht, wenn es eben kein Außerhalb mehr gibt. Ja, oder einfach. Was sozusagen meine Gruppe. Du meinst, wenn alle in der Gruppe drin sind, dann kann es keinen kleinsten gemeinsamen Nenner geben, weil es niemanden gibt, der nicht dem kleinsten gemeinsamen Nenner entspricht. Ja, oder die Gruppe ist einfach zu groß und zu diversifiziert, dass es überhaupt möglich ist, diesen gemeinsamen Nenner überhaupt finden zu können. Weil sie einfach schlichtweg zu groß ist. Nee, das ist das Entropieproblem. Ja? Die Entropie ist einfach irgendwann mal. Point of no return. Ja, du kannst es einfach nicht mehr zu irgendwas zusammenfügen, weil einfach viel zu viel Chaos entstanden ist. Und je größer die Gruppe wird, desto geringer wird natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du darunter Attribute findest, wo sich alle überschneiden. Bei 10 Leuten ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du aus 100 Attributen eines findest, das allen entspricht. Aber ich glaube, du musst diese Attribute gar nicht finden, um ein Innen und Außen zu haben. Ich weiß nicht, glaub schon. Naja, vielleicht ist es vielleicht musst du mal den Spieß einfach umdrehen. Vielleicht finden und suchen und finden sich Gruppen ja erst einmal grundsätzlich aufgrund von Gemeinsamkeiten. Ja, klar. Und genau. Demzufolge haben Gruppen zumindest bis zu einer gewissen Größe immer an manchen Punkten eine ganz genau naturgegebene Homogenität. Ja. Das auf jeden Fall. Nur aber irgendwann mal. Nur irgendwann ist halt der Punkt, machen wir es mal im Kleinen. Du bist in einer Firma und hast lauter Arbeitskollegen. Der gemeinsame Nenner ist, dass du den gleichen Job machst. Aber darüber hinaus ist ja die quasi die, ja, ja, genau. Die Einstellung, ja, ist ja absolut beliebig. Genau. Das ist jetzt im kleinen Maße. Im größeren Maße ist es, dass du im gleichen Land lebst. Ja. Aber alles darüber hinaus ist eigentlich beliebig variabel. Ja. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich schon die Wurzel zum Beispiel von diesem Nationalstolz oder Nationalbewusstsein, ja? Mhm. Ja. Also sozusagen das, wie sagt man, ich habe jetzt den Heureka-Moment. Der kleinste gemeinsame Nenner ist, jetzt global gesehen, wir sind keine Aliens. Ja, ja, genau. Den Gedanken hatte ich auch schon. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass man wahrscheinlich, so unwahrscheinlich das auch sein mag, aber also nehmen wir jetzt an, ja, jetzt gibt es sozusagen den großen First Contact. Mhm. Wahrscheinlich würden wir dann viel, viel stärker so ein Weltethos herausbilden. Garantiert. Weil es dann eben wir und die gibt. Ja, genau. Und die sind ja vielleicht noch schlimmer als das, was wir schon kennen. Deswegen, ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob man das sozusagen immer so schon als negativ Abgrenzung sehen muss. Ich glaube, das ist vielleicht. Aber zumindest als Abgrenzung. Das ist aber so ein kulturhistorisches Ding. Irgendwie eine Gruppe findet sich zusammen, um miteinander stark zu sein gegen eine andere Gruppe. Weil die Menschen an sich gegenseitig gerne übervorteilen und Gruppen halten zusammen. Und dann brauchst du, und deine Gruppe muss größer sein als die andere Gruppe, damit sie stärker ist. Und deswegen musst du jetzt, wenn du von der Existenz der Alien weißt, musst du auf jeden Fall global denken, damit du stark genug sein kannst gegenüber den Alien. Ja, aber ich glaube, es ist noch viel basaler. Ja? Ich glaube, es ist wirklich mehr so ein Innen- versus Außen-Ding. Ja. Ich glaube, es ist noch gar nicht sozusagen schon dieses abstrakte Macht-Ding, sondern es ist wirklich schon, weißt du, so Säuglinge, die lernen ja in ihren ersten Lebenswochen und Monaten eigentlich ja nur zwischen Innen und Außen zu unterscheiden. Ja, also sozusagen ein Konzept von Ich ist nicht gleich die Welt. Zumindest habe ich das als Vater aus diversen Elternliteratur. Ich kann es heute noch nicht. Ratschlaggebern rausgelesen, ja. Und ich glaube wirklich, dass das auf so, also in gruppendynamischen Prozessen, wirklich auf dieses, es ist nicht wir gegen die, im Sinne von, das sind unsere Feinde oder das sind sozusagen unsere Konkurrenten. Ich glaube, so funktioniert der Mensch. Der Kopf des Menschen denkt immer daran, ich kenne den nicht genau. Dass man sich im Wettbewerb der befindet. Will, ja. Ich kenne den nicht genau, der will mir ans Leder oder ich muss auf jeden Fall irgendwie schneller, besser sein, ansonsten nimmt der mir was weg, was ich noch brauche. Das weiß ich nicht, also ehrlich gesagt da möchte ich mich gar nicht zu hinreißen lassen, ob ich das jetzt falsch oder richtig finde, ja, aber ich glaube sozusagen nochmal eine Stufe drunter, ja, sozusagen, dass es einfach eine in gruppendynamischen Prozessen einfach Unterscheidungen zwischen wir und die gibt. Ja, das auf jeden Fall, ja. Ob die jetzt sozusagen Rivalität geprägt sind oder wie auch immer. Also ob es gegeneinander oder miteinander oder was, wie auch immer irgendwie funktionieren muss, aber keine auf jeden Ahnung, Fall ist ja, es halt aber es ist zumindest sozusagen Abgrenzung. Eine Unterscheidung. Eine ja. Abgrenzung es, ist genau, da. Es ist eine Abgrenzung. Die sind nicht zwei Teil einer Gruppe. Also, bei mir kommt jetzt, denke ich mal, in den nächsten 2-3 Wochen, kommt mein, ja, wie soll ich denn sagen, mein erworbenes Objekt eines finanzierten Kickstarter-Projekts an. Und zwar, das sind Platten von, die quasi die Aufnahmen, die damals mit der ersten Voyager ins Weltall geschickt wurden, quasi wiedergeben. Und damals sind ja da, also zum einen sind da Begrüßungen auf, ich glaube, 150 Sprachen oder was, irgendwie drauf gepackt worden, aber eben auch so Musikstücke der ganzen Welt etc. etc. Mhm. Da hast du auch so einen gemeinsamen Kanon irgendwie für die ganze Welt. Ja, aber auch gleichzeitig ein virtuelles Äußeres geschaffen. Weil die Voyager-Sonden haben und insbesondere diese Schallplatten, die ja, glaube ich, auf in Gold, glaube ich, gepresst wurden, ne, damit die einigermaßen stabil sind. Die haben ja tatsächlich diesen den Grund, ja, dass es sozusagen ein virtuelles die anderen gibt, weil sonst müsstest du das nicht verschicken. Wenn es jemand anderes geben würde, ist ja klar. Aber also das, was sie aussuchen, was drauf ist, ist ein Teil der Geschichte. Aber der andere Teil der Geschichte ist, nämlich dadurch, dass das runde Platten sind, die es abzuspielen gilt in irgendeiner Art und Weise, ist da eine natürlich ein Stück weit nach menschlichen Dafürhalten, aber eine Betriebsanleitung drauf gemalt. Nimm das Ding, lege es hier hin und such dir irgendwas und dreh es und irgendwie sowas. Genauso, und das wäre jetzt das zweite Beispiel gewesen, diese für so Asse und Gorleben und weiß der Geier was, diese Atommüllendlager sind wissenschaftliche Taskforces auf der Suche nach einer Symbolik, die auch in Zehntausenden von Jahren immer noch sagt, Achtung, hier nicht hinpinkeln. Und auch das finde ich, das ist du, wenn die da mal so eine Symbolik herausgefunden haben, ja, dann könntest du dir dieses Piktogramm an den Stadel hängen. Nee, aber das ist, schau mal, da suchst du nicht bloß nach einem gemeinsamen Nenner für die Jetztzeit, sondern suchst auch noch nach einem verständlichen Ding für die zukünftige Generation. Also du suchst eigentlich nach etwas, was auch für dich selber schon seit Jahrhunderten, Tausenden, Millionen vielleicht als abschreckendes Ding irgendwie tradiert ist. Ja. Sowas wie grünes Gemüse oder sowas. Mir gefällt es total gut. Ich finde das. Jetzt fühle ich mich gerade sehr romantisch, ja. Romantisch? Ich frage mich gerade, ob es sozusagen ägyptische Hieroglyphen gibt, die sogar ich als Laie verstehe. Wasser wahrscheinlich oder ja, so. Da gibt's ja, da gibt schon einige, weil das die Bildsprache da ja schon sehr Wimpern. In gewissen Teilen recht eindeutig ist. Nicht unbedingt im Zusammenhang dann, aber einzelne Symbole kannst du bestimmt. Genau, ja. Entziffern. Das würde ich auch erwarten. Ja. Also ich meine, gewisse Sachen ändern sich ja nicht. Ja. Oft sind Dinge auch anders, als man es erwartet. Ich war jetzt immer in der Annahme, dass zum Beispiel in der arabischen Schrift, dass man da keine Sauklaue haben darf. Aber mein Nachbar, mein Nachbar lernt gerade Arabisch und der sagt, das ist nur für das quasi ungeschulte Auge so ein Schwingi-Schwangi irgendwie. Schwingi-Schwangi. Und die Sachen sind aber relativ deutlich wohl abgegrenzt. Mhm. Ja, ja. Wahrscheinlich. Ich habe doch schon mal davon erzählt, dass bei uns an der Dietlindenstraße in. Hat jetzt die Lindenstraße gesagt? Dietlinden. Da habe ich immer Panik gekriegt im Fernsehen, wenn das kam. Dass da diverse rechtsnational gesinnte Studentenverbindungen existieren. Habe ich schon mal davon gesprochen? Ich glaube, sind die nicht in der Germaniastraße, wo du wohnst? Ja, das ist ja nicht weit weg. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Stehen die Häuser jetzt statt einwärts oder statt auswärts rechts? Statt einwärts rechts. Auf jeden Fall gibt es jetzt bei uns an der Rolltreppe, wurden so Sticker gebombt mit arabischen Schriftzeichen. Stellt sich raus, das ist von der Identitären Bewegung München, steht da auf Arabisch drauf, irgendwie geht nach Hause, ihr werdet hier nicht gebraucht. Romane ite ad dom. Ja, so ähnlich, ja. Also finde ich schon, keine Ahnung, sehr freaky. Die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands hat im schönen Milbertshofen auch Plakate, wo auf Türkisch Freiheit für Kurdistan draufsteht. Zumindest kann ich Kurdistan lesen. Von daher, nachdem ich die deutsche Version davon kenne, nehme ich jetzt mal an, dass die da nicht irgendwie sagt, schaufelt Kurdistan zu oder so. Aber warum soll da auch nicht Freiheit für Kurdistan draufstehen? Das können sie, darum geht es ja gar nicht. Ich sage ja bloß, Achso, du meinst sozusagen, der politische Kampf wird auch in der Fremdsprache getätigt. Richtig, ja. Ja, gut so. Habt ihr dieses Meme gesehen von diesem, weil du gerade sagst, identitäre Bewegung, die da jetzt irgendwie im Mittelmeer ohne Treibstoff liegen und wo die da irgendwie... Und sich aber nicht von den linken NGOs da helfen lassen wollen. Ja, irgendwie so. Und wo sie da irgendwie mit ihrem Megafon da irgendwie versuchen, einem anderen Schiff irgendwas zuzurufen und wo halt das jeder halt da irgendwie andere Sprechblasen hinmacht. So, how much is the fish? Der HP. Nee, das kenne ich leider noch nicht. HP, der HP, haben die jetzt nicht irgendwie auch Probleme? Ja, der hängt in Russland fest. Ey, wir wollten doch nur für unsere Fans eine Show machen. Das ist gut, ja, die sind dann auf der Krim aufgetreten. Ja, ja, und jetzt hängen sie fest. Jetzt hängen sie im Knast, oder wie? Ja. Krass. Ob sich dann das deutsche Konsulat einschaltet. Wir spielen ja im Chiemsee Summer Festival und der ist da am Sonntag Headliner. Ob der kommt, ich bin mir nicht sicher. Nochmal ganz kurz. Scooter? Ja. Ist beim Chiemsee Reggae Summer Headliner? Das heißt schon lange nicht mehr Reggae, weil ein ganzes Festival nur mit Reggae zieht, glaube ich, nicht mehr. Jetzt haben die halt 4 Tage Festival. Das ist natürlich Quatsch. Wenn du das einzige Reggae-Festival bist, zieht das ja wohl. Aber irgendwie haben sie ihr Konzept auf jeden Fall schon vor einigen Jahren geändert. Warum? Weil die immer im... Beliebigkeit. Nein, nix. Weil die immer im Regen ersoffen sind. Mhm. Also. Wahrscheinlich haben sie gedacht, Reggae und Regen... Haut nicht gut hin. Der Reggae mir nicht auf. Genau. Hat da nicht mal Hans Söllner gespielt? Bestimmt, der passt ja gut dazu. Mein Gott, war der gut. Söllner muss ich mich zur Zeit. Also ich habe den auf Facebook mal quasi unter, ich weiß nicht, wie man das dann sagt, liken. Leute, die man gut findet. Weil ich Söllner an sich nicht schlecht finde. Aber in letzter Zeit. Der ist ein bisschen zu spiritistisch, gell? Wieso, was macht der so? Ich krieg da überhaupt nicht. Ich hab den halt vor 25 Jahren. Ja, der ist halt jetzt halt, ziemlich stark auf, sag ich jetzt mal, wie wichtig die Bienen sind, etc., etc. Darum geht's mir auch gar nicht. Also, was er jetzt unterstützt, ist ja in Ordnung, ist ja auch gut. Magst du Bienen nicht? Aber, Was hast du gegen Bienen? Ich habe doch nichts gegen Bienen. Er ist mir in Suspekt. Seiner Ausdrucksweise diesbezüglich manchmal. Vielleicht ist er am Schwammerl hängen geblieben. Ja, zu radikal, zu. Ich habe einfach das Gefühl, dass es oft irgendwie auch wirklich ums bewusste Beschimpfen geht. Mhm. Aber hat das jetzt nicht schon immer gehabt? Ich wollte gerade sagen, das macht er doch schon immer, oder? Und wahrscheinlich dadurch, dass du es wirst halt einfach, jetzt... Du wirst einfach zu sensibel. Nee, das liegt auch daran, glaube ich, sagen wir mal, in meiner Jugendzeit, so im Schullandheim und sowas, das waren so die ersten Berührungspunkte mit Hans Söllner und sowas. Da gab es halt nur ein paar Lieder, die wir hatten. Wir haben den auch nicht live gesehen oder so. Wir haben von dem natürlich auch nichts Sonstiges aussagen können. Da sind wir wieder bei diesen ikonenhaften Figuren. Jetzt wurde er natürlich auf Twitter und auf Facebook ständig irgendeinen Dreck verzapft. Entmystifiziert er sich natürlich dadurch schon noch mehr. Als wenn du halt nur seine Musik hören würdest, dann kannst du da rein interpretieren oder rausziehen, was du möchtest. Aber wenn du direkte, normale Lebenssituationen kommentiert von ihm hast, dann erscheint er einfach für dich in einem anderen Licht. Und nicht mehr in diesem Künstler mit seiner Musik hat halt progressive Ansichten oder was auch immer für Ansichten. Also ich hab einfach das Gefühl, dass bei den Sachen von früher, dass er da wirklich auch gesellschaftliche Missstände wirklich angesprochen wurden, wo es jetzt halt auch wenig gegenteilige Interpretationsmöglichkeit in irgendeiner Art und Weise gegeben hat. Mhm. Und wo du jetzt aber irgendwie sagen kannst, bei manchen Sachen jetzt halt, es ist wichtig, dass man darüber redet, aber nicht richtig. Richtig und wichtig. Der Vielleicht ist er auch müde, weil seine Themen sich seit 30 Jahren nichts verbessert. So ein bisschen wie manchmal gefühlt irgendwie ein bisschen uninformiertes Echauffieren vor, um oft einfach auch bloß bewusstes laut draufhauen, um gehört zu werden. Vielleicht ist er alt und jetzt frustriert. Ja, oder er hat dieses Problem, das 50% der Europäer haben, nee, doch nicht 50%, eigentlich alle europäischen Männer. Zu wenig Spermien. Rapide Abnahme der Spermienanzahl im Ejakulat. Ja. Im Ejakulat. Ich hab's doch gesagt. Ich war schon der gespannt, ist wie, du die, der ist einfach wie du den Bogen kriegst. Den hat er ganz schön, aber bis zum Anschlag gespannt, den Bogen. Na, ich will da gar nicht drüber reden. Ja, keine Ahnung. Schau mal, das ist jetzt das ist so der Kai halt. Wieso der will jetzt einsteigen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also, oder wir, kennt ihr seine Spermienanzahl? Also nein, aber wir sind jetzt wahrscheinlich die falschen Leute, um da, uns darüber zu erörtern. Der weiß ja nicht, ja. So, weiß wie viel Spermien im Ejakulat braucht man eigentlich, um Kinder zu zeugen? Ja, eine. Also meine haben immer gereicht. Ja, eben, also das. Wir sind einfach grundsätzlich, ich glaube, wir sollten uns wirklich mal ein bisschen an der Nase fassen und uns mal überlegen, ob wir eigentlich über diese ganzen Themen, die wir so ansprechen, überhaupt satisfaktionsfähig sind. Meinst du, ob wir nicht einfach ziemlich elitär arrogante Zipfel sind? Ja, ich meine, wir reden immer über Sachen, über die wir keine Ahnung haben, ja. Ja, aber deswegen heißen wir auch der Stammtisch. So, sonst müssten wir ja, keine Ahnung, Philosophenrunde im Sonntagmorgengespräch Bayern 3 halt. Aber worüber? Oder was auch immer. Ist das jetzt das Thema? Worüber? Weil, wovon hast du denn wirklich Ahnung? Also nicht du, sondern wie viele Leute gibt es denn wirklich da draußen, die von dem, worüber sie sprechen, wirklich Ahnung haben? Ja, wenig wahrscheinlich. Und nicht bloß ein übergesundes Halbwissen von 80% vielleicht oder so. Eingeschlossen hochrangiger Wirtschaftsführer und Politiker. Naja, wenn du mal sozusagen hochrangig bist, dann hast du ja eh von nichts mehr Ahnung. Ja. Weil das ist ja die Definition von hochrangig, ja, dass du sozusagen über alles drüber guckst, aber nicht mehr in die Tiefe. Hm. Ach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich fand das halt nur so eine sehr, sehr lustige Headline. Also ich meine, ganz grundsätzlich gesehen... Ich habe da mit meinen Kolleginnen sehr intensiv drüber diskutiert. Du wolltest sie nur beeindrucken. Nein, weil die so, wie? Sterben wir jetzt alle aus? Ja. Also ich meine, du musst diesen Artikel, ich glaube, ich habe den auch gelesen. Wenn du den ganz liest, dann steht halt da drin, ja, das wird immer weniger, aber Leute, das reicht schon noch. Ja, genau. Das reicht schon. Aber es ist halt eine tolle Headline, ja. Ja, ich meine, das ist ja Evolution. Wer weiß, die Evolution hat gemerkt, ihr bumst eh nicht mehr so viel, also zumindest in dem Sinne, dass ihr gar nicht mehr so viele Kinder kriegt. Das reicht vollkommen aus, wenn wir auf Sparflamme arbeiten. Hören wir doch mal auf mit dem Quatsch. Das ist viel besser. Ja, aber dann, das ist jetzt ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr abstraktes Modell der Evolution. Nein. Hat keine progressive Entwicklungsevolution, sondern eine selbstständig denkende Evolution, die du ja natürlich, die hat ja gemerkt, wir sind ja sowieso schon viel, wir sind ja eigentlich allgemein sind wir sowieso schon viel zu viele. Pass mal auf, jetzt fängt er gleich mit Gaia, der Mutter Erde an. Die nee, da glaube ich nicht. Nein. The Joe? Der Jingo. Nee, ich habe den Film auch, glaube ich, gar nie wirklich voll und ganz. Wer ist denn Gaia, die Mutter Erde? Ich kenne es, glaube ich, nur von Captain Planet. Nee, ist es nicht von Dingen? Wie heißt der komische Film? Für den James Cameron 38 Jahre gebraucht hat. Ach. Mit den blauen Schlümpfen, den riesigen. Diese blauen Affen. Blaue Affenbumsen. So, nee. Avatar. Heißt der da nicht Gaia, der ganze Kram? Wo die da drauf rumhüpfen? Es gibt noch von Nirvana, aber das ist aus meinem. Nirvana ist was anderes. Ja. Hat irgendwer bei der Gelegenheit Captain Future? Kennt ja die Zeichentrickserie, oder? Ja. Aber du erzählst jetzt nicht von diesem Trailer. Trailer? Na, es gibt ja dieses Grafikkonzept, glaube ich, ist der richtige Begriff von einer Captain Future Movie Adaption, also Kinoadaption. So, nee, natürlich nicht. Also du hast recht, irgendwas habe ich da noch im Hinterkopf. Nee, aber mit Trailer wäre es jetzt insofern, weil die deutschen Folgen, die sind nämlich im Gegensatz zu den Originalfolgen extrem gekürzt. Die haben immer aus 4 Folgen 3 gemacht und haben die ziemlich zusammengekürzt. Was zum einen zu Sprüngen innerhalb der Folgen führt. Aber noch besser ist eigentlich, dass ja vor jeder Folge so eine Rückschau ist. Und innerhalb dieser Rückschau dann Szenen kommen, die in der deutschen Folge nie ausgestrahlt wurden. Ja. Ich finde, das gibt es aber relativ häufig. Also das ist mir schon wirklich bei vielen Sachen aufgefallen. Sind das Serien? Sowas passiert eigentlich nur bei Serien, oder? Dass manchmal Bilder vorkommen in diesen Rückschauen, die nie ausgestrahlt wurden. Die gibt es meistens bei so Doppelfolgen. Ich glaube, bei Hannibal. Das ist so eine klassische Serie, wo sowas... Also, wo du merkst, dass sozusagen die Rückschau sich auf etwas bezieht, was offensichtlich im Final Cut rausgeflogen ist in der vorherigen Episode. Mhm. Das sind halt so Unaufmerksamkeiten, ne? Fällt mir nicht auf. Zuletzt bei 24. Haben wir noch Themen? Ja, die Frage ist immer, wie tief wollen wir gehen? Ich erkläre jetzt noch mal ganz kurz, ich muss noch ein bisschen Werbung machen. Ja. Ich kuratiere jetzt Podcasts. Und zwar gibt es jetzt bei mir immer den Podcast der Woche. Den Podcast oder die Podcast-Folge? Nein, genau, die Podcast-Folge der Woche. Sehr, sehr gut festgestellt. Haben wir es da auch schon mal hingeschafft? Nee, ich mache das ja auch erst seit einer Woche, seit 3 Tagen oder so. Das wäre jetzt auch ein bisschen eitel, oder? Und zwar gibt es eine Webseite, die heißt feed.de, also FYYD. Feed. Feed. Feed. Ich glaube, korrekt ausgesprochen heißt es Feed. Da kann man sozusagen, das ist eine Podcast-Suchmaschine, die im Grunde genommen so die deutschsprachigen Podcasts, die sich da anmelden, durchsuchen kann. Die Funktionalität ist aber gar nicht die geile, sondern die geile ist, dass man da seinen eigenen Podcast-Feed letztlich zusammenbauen kann, indem man einzelne Podcast-Folgen einfach sozusagen anklickt und dann kann man eben Feeds von Leuten in seinen Podcast-Client importieren, die sozusagen andere Podcast-Folgen empfehlen wollen. Leute, die das gehört haben, hörten auch das. Nee, sondern es ist wirklich explizit die Entscheidung von jemandem, in dem Fall von mir, dass ich eben sage. Du hörst quasi die Playlist von einem. Aber eine kuratierte Playlist, ja. Also eine explizit von mir ausgesuchte Playlist. Das mache ich jetzt sozusagen jede Woche von meinem Podcast-Konsum, suche ich mir den besten Podcast raus oder die beste Podcast-Folge, die mich am meisten beeindruckt oder überrascht oder was auch immer hat, ja, und dann können die Leute meinem Feed folgen und da wird dann jede Woche eine neue Podcast-Folge in dem Podcast-Client erscheinen. Und die erste Folge... Das heißt, du hast Follower, die sich dann von dir empfohlene Folgen anhören. Exakt, genau. Die aber nicht von mir produziert sind, sondern einfach Fremdpodcasts sind, schon, ja. Klar. Meine erste Folge ist der sogenannte Omega Tau Podcast zum Thema. Omega Centauri. Nee, Omega Tau. Zum Thema Machine Learning und Deep Learning. Mhm. Der hat das Thema mal sehr. Mathematisch-statistisch, statistiklastig aufgearbeitet hat, was ich ziemlich gut fand. Mhm. Genau. Klingt interessant. Ja. Ich weiß auch schon was für meine zweite Empfehlung, aber die verrate ich noch nicht. Oh. Der will, dass wir ihn hören. Bitte? Der will, dass wir ihn followen. Ja. Zieh ich mir im Urlaub mal rein. Das Gute ist, es ist halt nur eine Folge pro Woche. Ja? Also überfordert auch niemanden. Ich habe letztens festgestellt, ich höre pro Tag ungefähr 3 Stunden Podcast. Mhm. Nicht schlecht. Wie sagt mein Bruder so schön, ich möchte einmal so Urlaub machen, wie du arbeitest. Das dachte ich mir letztens auch, als ich gesehen habe, wie dein Bruder arbeitet. Hm. Warum seid ihr eigentlich, du warst ja gar nicht da. Ja doch, warst du schon. Freilich. Warum seid ihr nicht Wasser gerutscht? Ich war krank. Ich bin auch gleich am Montag und Dienstag krank im Bett gelegen. Ich mache solche lustigen Sachen eigentlich nicht. Ich habe mir so einen Ellbogen angehauen. Siehst du? Ich habe euch gar nicht zugeguckt. Ich schon. Das der Wastel hat ganz schön gespritzt. Konntest du mir nicht hat's gemacht, alter Schwede. Okay. Flatsch! Nur so gerauscht hat. Oh ja, cool. Dass ja, der cool. da runtergesaugt. Aber dann, dafür hat er danach auch gepennt. Ja, das macht er immer. Work hard, play hard. Also, haben wir noch Themen? Warte mal, ich schau nochmal. Wir haben halt vor allem, also wir haben noch ein Bier, Jens. Das wollten wir zumindest nochmal aufdingsen. Das Bier. Dieser Jens ist nicht so motiviert. Also wenn wir noch ein Fass aufmachen wollen, dann können wir nochmal über sind wir alle hysterisch reden. Dann erzähle ich dir noch eine Geschichte dazu. Dann erzähl mal eine Geschichte. Storytelling mag ich immer. Wir haben einen Arbeitskollegen. Der nebenbei hysterisch ist. Und der ist meines Erachtens ein Stück weit eine Mischung aus hysterisch und Hypochonder. Und er ist Ex-Eco-Impfgegner und alles ist immer irgendwie schwierig und kompliziert und sonst irgendwas. Wo ich mir immer denke, mach dich mal locker. Und wo ich dann feststelle, in mancherlei Hinsicht sind wir alle natürlich nicht locker, aber wo ich mir auf der anderen Seite auch irgendwie dann feststelle, wenn ich mich da draußen so umschaue, gerade was zum Beispiel vielleicht Essen als neue Ersatzreligion angeht, die einen keine Kohlenhydrate, keine Fette, nicht mehr nach 18 Uhr, kein Salat nach 3 Uhr nachmittags, keine Milchprodukte, dieses, jenes, etc., etc. Und dann da weitergehend, wie gesagt, Impfung auf gar keinen Fall, weil da kann ja so viel passieren. Und wenn man denkt, wie sind denn wir eigentlich alle groß geworden? Da hat sich doch, wie war das bei euch? Also keine Ahnung, bei uns hat sich kein Mensch um irgendwie sowas geschissen. Um was? Impfungen? Ja, Impfung natürlich schon, aber nicht dieses, es hat halt so, keine Ahnung, es war klar, dass halt jeder geimpft wird und dass du damit logischerweise auch diese Herdenimpfung irgendwie hast, aber irgendwie... Also hinterfragt wurde es von unseren Eltern, glaube ich, nicht, dass geimpft wird. Um es anders zu sagen, auch bei der Geburt jetzt von unserem Dritten, wo es auch um die PDA ging und dann die Risiken, die damit verbunden sein könnten, etc., wo ich mir manchmal denke, sind wir nicht manchmal auch alle ein bisschen überinformiert? Also keine Ahnung. Natürlich hat alles, das Leben an sich hat doch irgendwo seine Risiken. Okay, ist jetzt nicht so diskussionsfähig, oder? Nee, ich überlege nur gerade, ob ich irgendwas Schlaues dazu sagen kann. Und ich glaube, ich glaube, ich kann verstehen, was du meinst, ja. Ich frage mich gerade, ob sozusagen Hysterie das richtige Wort dafür ist. Ich glaube einfach, dass dieses Phänomen, wovon du redest, also dieses sich mit Sachen beschäftigen, die vielleicht keine Beschäftigung, die keine Beschäftigung nötig haben, das ist wahrscheinlich so ein, wie soll man das nennen, so ein Wohlstandsphänomen. Bestimmt, ja. Ja? Also, dieses klassische Helikoptereltern, Latte Macchiato, Mütter, Väter, Thema. Ja, also das sozusagen, die Leute haben zu viel Zeit und zu wenig Aufgaben, um sich um die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern und deswegen machen sie sozusagen Themen, die eigentlich wenig Aufwand bedürfen, trotzdem zu irgendwie einem Projekt. Und ich persönlich weiß nicht, ob Hysterie das richtige Wort dafür ist, aber vielleicht geht es jetzt auch gar nicht um Wortklauberei. Ich glaube einfach, ja, das, weißt du, in dem Moment, wo du dich halt mit gewissen Themen oder Sachen auseinandersetzt, kritisch, und sie aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtest, kommst du halt zu einer kritischen Haltung. Ich weiß nicht, ob das so schlecht ist. Naja, aber es gibt ja das Gegenteil gibt es ja nicht, oder? Es gibt ja keine. Du kannst ja nicht, wenn du dich informierst, kannst du ja nicht zwangsläufig unkritischer gegenüber irgendwas werden, oder? Das ist ja, also das würde jetzt meinem Verständnis total widersprechen. Genau, aber warum ist das dann gleich Hysterie? Ich meine, Hysterie ist doch sozusagen letztlich wahrscheinlich etwas Neurotisches, Egozentrisches. Naja, also wenn ich bei allem und jedem vollkommen unabhängig von der Wahrscheinlichkeit eine Gefahr sehe und vermute, dann ist das meines Erachtens schon ein Stück weit hysterisch. Okay, also da geht es dann sozusagen um Fehlgewichtungen. Ja, wo du sozusagen sagst, okay, man kann Angst davor haben, von einem Meteoriten erschlagen zu werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass man es eigentlich nicht haben sollte. Ja. Ja, klar, okay. Also wenn man übersteigerte Angst davor hat, dann würde ich das tatsächlich als Hysterie oder Neurose oder wie auch immer bezeichnen. Ja. Wenn du jetzt mal von den Meteoriten weggehst, habe ich schon das Gefühl, dass das heute weiter verbreitet ist, als das vielleicht auch vor einer relativ kurzen Zeitspanne von 10 Jahren. Ja, natürlich. Ja. Ja, weil die Leute halt mehr Informationen zur Verfügung haben als früher. Ja. Und die aber gleichzeitig nicht richtig einschätzen können. Genau, klar. Weil fällt dir als Laie natürlich schwer. Du hast halt Informationen, aber kein Wissen über die Sache. Insofern hast du natürlich Schwierigkeiten, das korrekt einordnen, einstufen. Und die große Menge an Informationen lässt dich dahingehend tendieren, geschulten Fachleuten auf dem einen oder anderen Gebiet nicht zwangsläufig den meisten Glauben zu schenken, sondern du hast einfach zu viele Meinungen auch. Ja, weil auch der Zugang zu sämtlichen Meinungen, auch unwahrscheinlichen oder auch falschen, natürlich auch überall gegeben ist. Ich habe der Lisa zum Beispiel früher immer gesagt, als wir nur ein Kind hatten und das krank war oder als sie schwanger war, ging es schon los. Sie hat sich halt sehr viel informiert im Internet über irgendwelche Sachen. Und da triffst du halt leider sehr viel. Mach's nicht, weil du kannst es nicht einschätzen. Nee, du kannst es nicht einschätzen. Du kannst es nicht richtig gewichten. Genau, und ich habe ihr halt meistens gesagt, wenn du dich in irgendwelchen Foren bewegst, da tauschen sich meistens eher Leute aus, die negative Ansichten haben, die sie selber verarbeiten wollen und sich mit anderen austauschen wollen, die ähnliche negative Erfahrungen hatten, weil ihnen das gut tut. Ist wie Kommentare lesen. Mach's nicht. Oder die Restaurantkritik. Wenn 1000 Leute in deinem Restaurant waren, waren 900 davon zufrieden und 900 schreiben aber auf Google nicht, dass es geil war, ja, sondern es schreiben die drei Leute, bei denen du halt einen schlechten Tag hattest oder wie auch immer. Insofern, also du hast halt dann, wenn du Informationen aktiv suchst, vor allem viel Zugriff auf schlechte Informationen, die dich verunsichern oder dir einfach nicht weiterhelfen, in einer guten, korrekten die dir bei einer guten, korrekten Einschätzung weiterhelfen. Also das ist schon gefährlich. Ja, das ist schon klar, aber Und ich glaube, früher hatte man einfach nicht diesen ständigen Zugang zu so viel Informationsmaterial. Da gab es halt bei, zum Beispiel für Impfungen, gab es halt beim Arzt, gab es halt eine Broschüre, meistens vom Hersteller des Impfpräparats. Der hat halt da was reingeschrieben. Der schreibt da natürlich vor allem wenig Negatives rein. Und heute hast du halt vor allem im Internet sämtliche Berichte von Menschen, die negative Erfahrungen mit Impfungen hatten. Ja, aber keine Ahnung, die Hälfte davon sind ja schon mal Urban Legends. Das ist der, egal, aber das, der du hast einfach Bruder diese, von meinem Arbeitskollegen, den ja, seine natürlich. Und Trägerin hatte mal. Ja, und wie auch immer, aber diese Informationen sind da und die führen natürlich bei Menschen dazu, sie zu verunsichern. Weil früher hattest du halt nur dein näheres Umfeld, um Erfahrungen über irgendwelche Dinge zu bekommen. Du hast halt deine Mutter gefragt, du hast deine Geschwister, deine Freunde gefragt. Nimm mal zwei so Hülsen da hinten mit. Hülse. Ja, und heute kannst du halt das Erfahrungsspektrum unendlich erweitern, indem du halt alles abrufst, was halt möglich ist. Und das führt halt zu, kann halt sehr schnell zu starker Verunsicherung führen. Aber führt uns das denn, also diese vollkommene Informationspluralität, führt uns das wirklich effektiv gesehen irgendwo hin? Nein, nicht unbedingt. Das hat halt in gewissen anderen Bereichen hat es natürlich Vorteile. Aber deswegen, das ist ja dieser Punkt, oder das ist ja auch die Sache mit dieser Art von Medienkompetenz. Ja? Wie entwickelst du das überhaupt als Mensch? Wie kannst du mit den dir zugänglichen Informationskanälen und Informationen überhaupt richtig umgehen? Wie kannst du sie einschätzen? Ich meine, es gibt ja im Internet gibt es ja massenhaft Webseiten, die hochprofessionell aussehen, auf denen nur Schwachsinn steht. Aber wenn du jetzt Mikrofontest.de. Aber wenn du nicht irgendwoher gelernt hast, sowas zu unterscheiden. Also ich meine, das fängt ja schon... Ja, aber das tun die Leute, ja. Also machen sie nicht, das fängt ja schon so leicht so einfach an, dass selbst so Sachen wie die Titanic und der Postillon ist ja für die Leute offensichtlich teilweise Realität. Das verstehen die nicht mehr. Und da werde ich, also das finde ich ja, das ist ja abstrus. Und das ist doch traurig. Und ich meine, die sind ja schon so überspitzt, dass es eigentlich relativ schnell klar ja, sein ist. Aber es gibt ja viele Informationsquellen, die sind ja nur, also die sind ja vermeintlich sehr professionell und vermeintlich sogar sehr seriös aufgebaut, was ja die nicht mal versuchen. Ja? Ja. Wie sollen die Leute das denn da überhaupt noch schaffen? Ich würde es ja verstehen, also vom Postillon gibt es ja, ich glaube, es ist vom Postillon, dieses faktglaublich, was da so eine schlagwortorientierte Untersparte irgendwie ist. Und da sind, sag ich mal, die Statements so kurz gefasst, dass man jetzt halt, sagen könnte, okay, in der Kurzfassung hat man jetzt eigentlich keine Möglichkeit, da irgendwie einen satirischen Unterton irgendwie rauszuhören. Da könnte man jetzt sagen, ja, könnte sein. Aber wenn du mal einen ganzen Postio-Artikel gelesen hast, wie du sagst, der ist auch allein schon auf eine Art und Weise formuliert, dass ich allein da schon... Aber das ist das Problem in dieser medialen Inkompetenz der Leute, die heutzutage einfach nur noch gewohnt sind, schnell kurze Schlagwörter zu adaptieren und die nicht mehr reflektiert irgendwie zu verarbeiten. Das ist ja, du kannst, wenn du heutzutage auf Facebook, wenn du irgendetwas Reißerisches postest, kriegst du sofort darauf irgendwelche lustigen Verteilungen und sowas. Weil die Leute das nicht mehr hinterfragen. Also die machen sich gar keine Gedanken darüber, ist das richtig, ist das falsch, ist es wirklich echt, was auch immer. Das spielt auch gar keine Rolle, weil es einfach nur der jetzige Umgang mit diesen Medien ist. Und das ist halt schwierig. Ich habe neulich ein Bild zugeschickt bekommen von der aktuellen Playmobil-Polizeistation. Und da hatte jemand diese Polizeistation per Photoshop zum KZ Dachau quasi umgemodelt mit Arbeit macht frei dort und Hakenkreuz oben drüber und deutschem Adler und so weiter. Tausende werden das verschicken, kommentieren, dass das ja eine Frechheit ist, dass Playmobil jetzt sowas macht. Ja, darum geht es mir noch. Also, dass man vielleicht jetzt erkennt, dass das nicht von Playmobil selber ist, sehe ich schon ein. Aber das ist auch dieses Ding, wo halt Leute das einfach weiterschicken und sich denken, ist ja witzig, dass da irgendwer da quasi sowas draus gemacht hat, ohne dass man sich eigentlich mal überlegt, ob das an sich überhaupt witzig ist oder ob das einfach vollkommen geschmacklos ist. Darüber macht man sich heutzutage, oder das ist der allgemeine Umgang mit diesen Medien momentan. Es wird nicht überlegt, sondern es wird aufgenommen und sofort, wenn es irgendwie eine Sensation ist, dann wird sie sofort weiter verbreitet. Ja. Auch wenn sie nicht richtig ist. Also diese Hoax-Meldungen zum Beispiel, die gehen immer rum. Jetzt schon länger nicht mehr, weil halt Mechanismen mit... Ja, klar, weil es natürlich... Schneller greifen. Ja, weil es halt einfach häufig schwer zu erkennen ist, ist da was dran oder ist da was nicht dran. Ja. Ja, aber weil man das auch... Weil da der mediale Umgang fehlt. Ich weiß aber nicht, ob das sozusagen immer das Medium ist, ja, also ich finde auch einfach, unsere Welt ist auch irgendwie zu einem Punkt irgendwie nicht mehr so leicht von politischem Kabarett zu unterscheiden, ja. Ja, das ist ja, also es gibt ja diese Rubrik auf Twitter, Postillon oder nicht. Ja. Ja, ja, klar. Ich glaube, mittlerweile kriege ich mehrmals pro Woche irgendwie Sachen reingeschossen in meinen Twitter-Feed, wo das halt aufkommt, ja. Postillon oder nicht. Und natürlich ist es nie Postillon. Ja, weil einfach sonst wäre es ja auch nicht lustig. Genau, die Realität ist halt schon so absurd. Ja, das ist klar. Aber das sind halt dann diese 149 Zeichen. Ich weiß nicht, oder sind es mittlerweile mehr? 140. Klar, Mai, da ist es ein bisschen noch komplizierter. Ja, aber das ist doch auch, ich kann schon sehen, dass ich will jetzt nicht ganz negieren, dass es einfach Idioten gibt, oder was heißt Idioten? Nein, das sind... Dass es einfach Leute gibt, die offensichtlich die Kompetenz nicht besitzen, ja? Ja, und ich glaube wirklich, da geht es um Intelligenz. Das glaube ich nicht, das ist eine Art und Weise, dieses Medium erfährst. Ja, wie du halt da reingewachsen bist. Ja, ja, klar, natürlich. Und das liegt aber auch daran, dass es nie eine Möglichkeit für dich gab, diese Kompetenz irgendwo mehr oder weniger zu erlernen. Ja, aber das ist doch jetzt auch kein... Ich sage ja auch nicht, dass das ein Schulfach sein kann. Nee, das ist aber doch jetzt auch kein exklusives Feature des Mediums Internet. Ich sag nicht, dass das exklusiv ist. Also ich meine, es gibt auch Leute, die lesen die Bild-Zeitung vollkommen unironisch. Ja, natürlich. Aber, aber entscheidend ist, dass du bei den klassischen Medien hattest du, die waren deutlich weniger. Einfach nur an der Masse. Ja, da war es offensichtlicher. Und ja, der überwiegende Anteil der klassischen Medien war redaktionell gesteuert, und zwar nicht auf Bildniveau, sondern eher auf einem anderen. Insofern hattest du eher mehr Zugang zu korrekten, guten Informationen, bevor du die Schrottinformationen noch hattest. Und heutzutage, gerade im Internet, hast du ja das große Problem, allein wenn du, also ich meine, Spiegel Online ist schon, ist ja... Aber schau mal, Fernsehen an sich ist doch fake. Ja, Fernsehsendungen sind fake. Ja, auch Fernsehnachrichten sind fake. Ja, aber. Ja, ich meine, guck dir das mal an. Da steht zum Beispiel neben den Tagesschau, wie nennt man die eigentlich? Anchormans, ja, also das sind ja keine Moderatoren, Sprechern, neben den Tagesschau-Sprechern steht ein Notebook. Ja. Das hat null, aber auch wirklich null Funktion. Ja. Das steht da nur, um was zu zeigen, das irgendwie Aktualität. Ja, gut, genau. Das ist okay, aber das stört mich nicht. Weil nein, das ist ja für mich, das macht die Information nicht besser oder schlechter. Also wenn genau, das macht die Information nicht besser oder schlechter. Aber das ist doch nichts anderes. Okay. Das ist doch nichts anderes, wie wenn du einen Teleprompter hast, der neben der Kamera steht. Das suggeriert dir auch, dass der Moderator alles irgendwie auswendig spricht und tut aber nicht. Ja. Ob der jetzt ein T-Shirt trägt oder ob er einen Anzug trägt. Wenn die Information an sich, also wenn die einigermaßen solide ist. Das ist das Wichtigste. Ja, aber meine Erfahrung im Medienkonsum zeigt eigentlich, dass auch die Information in den sogenannten Qualitätsmedien keine gute Information ist. Ja, aber deutlich besser. Und ich glaube auch, dass dieses Konzept von Realität oder wahren Nachrichten oder ich kann dem immer weniger. Aber die Informationen. Glauben bei. Aber die Informationen sind ja für, sag ich mal, für einen Großteil der Menschen besser zugänglich, in dem Sinne von der Einschätzung, was könnten qualitative Informationen sein und welche nicht. Joe, ganz einfaches Beispiel: Börsenberichterstattung. Das ist ein Punkt, da habe ich ein bisschen Ahnung von. Ja, das ist ja? Das, was ich das mir ist nie nur, anschaue. Das ist inhaltlich nur Scheiße. Ja, dazu so. Kann ich keine Aussage. Und ganz ehrlich, wenn ich meine Erfahrung in dem Feld, in dem beruflichen Feld, wo ich mich auskenne, wenn ich das extrapoliere, also sozusagen ja. die Differenz in der Art und Weise, wie Börsenberichterstattung funktioniert, zu dem, wie tatsächlich die Realität an Finanzmärkten abläuft, das hat nichts, aber auch gar nichts. Damit zu tun. Aber da musst du halt auch unterscheiden, was ist zugängliche Information auch für die Menschen, was nicht. Ja, weil aber wo ist da noch der Unterschied? Naja, wo ist der Unterschied zwischen der Tagesschau? Nein, da geht's darum. Nee, aber du musst, also der Börsenbericht, den ich mir nicht anschaue, der soll zum Beispiel mich ansprechen. Weil ich habe vielleicht ein Portfolio mit einer Aktie drin und mit einem Festverzinslichen. Genauso kannst du das doch auch für Politikberichterstattung sehen. Ja, aber du kannst den Leuten die Sachen nicht unendlich komplex präsentieren. Nein, mir geht es ja nicht um Komplexität, mir geht es darum. Ja, aber das ist ja die Information, ja, die sie, glaube ich, in diesem Börsenbericht sagen, die ist ja nicht grundlegend falsch, sondern sie ist ja, das glaube ich nicht. Die erzählen ja nur so viel wie, er ist gestiegen. Warum ist er wahrscheinlich gestiegen? Warum ist er gefallen? Das ist die normale Information, die der Durchschnittszuschauer, der halt auch nur irgendwie ein Schwindelportfolio hat, das ist das Einzige, was er verstehen kann und womit er vielleicht was anfangen kann. Da werden Märchen erzählt. Ganz einfach, da werden Märchen erzählt. Aber das ist halt dann müssen wir halt davon ausgehen, dass was sind noch gute Märchen, was sind schlechte Märchen. Wenn die Nachrichten natürlich auch fake sind, weil wenn die von irgendeinem G8-Gipfel erzählen oder sonst irgendwas, dann erzählen die nicht. G20, bestes Beispiel. Dann erzählen die nicht dahinter, was da alles genau abgelaufen ist, weil das ist ja sowieso alles konspirativ, irgendwas, was die miteinander sprechen. Jedes Land will nicht mit dem anderen genau rauslassen, was es überhaupt möchte und was auch immer. Insofern, was an der Information ist für die Bevölkerung brauchbar? Was gibt ihnen irgendwie eine Möglichkeit, normal leben zu können? Und was ist eine Information, wie sie halt zigfach im Internet verbreitet wird, die die Bevölkerung aufstachelt oder zu verrückten Reichsbürgern macht oder so sonst irgendwelche. Also du meinst, da gibt es nochmal einen da gibt es einen deutlichen Unterschied. Im Ausmaß. Ja, ja, natürlich wird, das ist wie, ja, das würde ich auch, ja, das würde ich auch nicht bestreiten, aber also, worauf ich, was ich glaube, was ich eigentlich sagen wollte, ist, man darf sich nicht zu sehr darauf, nicht zu viel darauf einbilden, der Einäugige unter den Blinden zu sein. Weil letztlich sehen wir alle die Realität nicht. Ja. Das ist wahrscheinlich ist sozusagen die Realität ein Konstrukt, dass wir uns alle sozusagen irgendwie aufgebaut haben, um unser Leben zu... Wie? Ich habe jetzt gerade nicht das weiße Kaninchen hier vorbeihupfen sehen. Genau. Und die Typen im Gorilla-Anzug, der da mit Bananen um sich geworfen hat und die Maus... Während sich der Hintergrund ändert, weil das hast du nämlich nicht gesehen. Ja. Gut. Was war nochmal unser Thema? Ja, jetzt guckt ihr alle hier. Nee, aber. Also nein, das kann ich auch unterschreiben. Aber es gibt halt meiner Meinung nach, wie ich schon gesagt habe, gibt es halt die Wahrheit, die halt sozialverträglich poliert wurde, und es gibt halt die Wahrheit, die halt total verhunzt wurde, weil halt irgendwelche Leute verrückt sind. Und diese und andere Leute dadurch auch anstacheln, verrückt zu werden. Prost. Das ist halt übrigens gerade ein belgisches Dubbel. Ah ja, wie schmeckt das eigentlich? Der Brauerei, ich hab's leider vergessen. Grimbergen. Oh Gott, das ist ja echt mit den Lichtverhältnissen. Ja. Double. Das ist so wie Duble Bubble. Das Problem bei belgischen Bieren ist ja meines Erachtens, der hohe Bananenanteil, ganz ehrlich. Das sind mindestens 5 Bananen. Banane. Also, das schmeckt unglaublich nach überreifer Banane, finde ich. Ich hasse überreife Banane. Echt? Ja. Gehst du mehr so? Aber dafür hast du dir schon ein halbes Bier reingezwiebelt. Also, dafür, dass das am liebsten ist. Sind mir Bananen echt, wenn sie so, sag ich mal, die Konsistenz von einem Apfel oder einem Stück Zuckerrohr haben. Die so sind hart, ja noch Mann. Total grün, die Du Bier. Bist so hart. Der Zuckerrohr, Alter. Mir sind Bananen am liebsten in der Milch. Aber du hast recht, ich schmecke da auch Banane raus. Ich finde einfach belgische Biere an sich problematisch. Nur einen Schluck. Probiere ich nicht. Danke. Kannst du besser kacken. Weil ich glaube, das hat 800 Umdrehungen und dann kann ich nicht Auto fahren. Nee, so wie hat das. Wenn ich nur dran rieche, kann ich nicht. Kann ich 33 nur. Ach so, das ist die Füllmenge. 6,5. Ja, 6,5. Das schmeckt aber nach mehr. Nach mehr? Kollegen. Das schmeckt nach mehr. Pass auf. Jetzt folgender Vorschlag. Wir machen jetzt Schicht im Schacht. Ist ja auch schon spät. Ist ja auch bald Winter. Ja, hier auf jeden Fall. So wie es aussieht, schneit es gleich. Und fürs nächste Mal werde ich mal so einen Konservativen an Land ziehen. Ja. Das wird aber erst Ende September sein. Oh, das macht nichts. Und dann wird der Sommer schon vorbei sein. Also Ende September sind auch bloß 6 Wochen. Ist auch wieder wahr. Ja. Und dann ist Wiesenzeit. Mhm. Oh scheiße, Ende September bin ich gar nicht da, fällt mir gerade auf. Ende September sind bei mir die Termine knapp, glaube ich. Gut. Du bist immer auf der Wiesen. Nee, auch manchmal am Ausnüchtern. Ach so. Wir hatten ja heute ein bisschen Themenflaute, aber ich finde, wir haben es doch ganz gut umgekriegt. Ja. Ja, also keine Ahnung. Aber vielleicht was auch das Thema Väter-Podcast. Ich fand, das war ganz gut. Ich finde, das könnte man eigentlich fast zu so einer Kolumne ausbauen. Nein, nicht vielleicht Kolumne, sondern mehr zu so einem Themenrahmen. Ja, worüber haben wir heute nochmal geredet? Sommerferien. Ah ja, genau. Betreuungssituationen in Ferienzeiten. Ich mache mir da mal... Aber ist das sinnvoll, gerade mit dem Kai? Sollten wir da so oft drüber Kai reden? Ach, am Ende hat der keinen Bock mehr. Ach, Pustekuchen hat immer Bock. Kriegt er ein Bier extra, während wir labern. Okay, gut. Okay, dann machen wir den Deckel drauf. Mhm. Trinken unser Bier noch aus. Genau. Ich reibe meine Beine, weil mir kalt ist. Ja. Ach, nächste Woche gehen wir dann ins Freibad. Event. Gut, gut. Die Akkus haben durchgehalten. Ich bin begeistert. Gute Nacht. Gute Nacht. Können wir wieder machen. Ciao. Schönen Abend noch.